Er ist der Kavalier mit den behaarten Händen, der in Kent gewütet hat. Zuletzt hörte man, er sei in Mayfair. Du hältst dich besser von ihm fern, oder er reißt dir die Lunge raus, Jim. Seinen Schneider würde ich gern kennenlernen. Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. In der Tat. Hallo. Guten Abend. Einer fehlt noch. Der ist stumm geschaltet. Mit der Anlaufschwierigkeiten. Eventuelle Anlaufschwierigkeiten. Also ich kann euch schon mal sagen, heute ist Ostern, also was den speziellen Tag angeht. Ostern. Stimmt. Der Tag ist Eis, wahrscheinlich. Ja. Da ist der Herr aus dem Ei gestiegen, in Jerusalem, auf dem Eierberg. Und hat so einen wunderbaren Festtag geschaffen, an dem wir alle mal 4 Tage frei haben. Wo wir nicht mal lochen müssen. Mein Gruß geht raus an die armen Schweine, die trotzdem arbeiten mussten. Aber ich hoffe, ihr kriegt das irgendwie ausgeglichen. Ja, ich finde es immer witzig. Wie ja, schön gut. Ach, da ist er ja. Ja, da war er, würde ich sagen. Kurz. Abend, hallo, ich begrüße euch. Wir begrüßen dich auch. Aber du bist immer noch sehr von Aussetzern geplagt, leider. Ja, wollen wir da einfach über diese kleine technische Störung mal drüber bügeln und Kreis reicht uns vielleicht den Tag, der heute ist, noch nach. Maman, du hast den Titel von dem Artikel eben so schön vorgelesen. Mama, das war rassistisch. So? Ja, genau. Mama. Und zwar... Mama. Haben wir hier, kannst du so nicht sagen. Zwar haben wir hier einen Aufguss von dem, was wir normalerweise ja zu Weihnachten bekommen. Einfach jetzt zu Ostern auch. Weil, muss ja sein. Musst du jedes Mal mit dem Thema anfangen. Kriegen wir das jetzt wirklich zu jedem Feiertag? Kriegen wir jetzt zu jedem Feiertag, ja. Bald auch so, auch beim Grillen im Sommer, ist da extra so ein Kasten drin, so neben den Grillrezepten, was sie wissen müssen, ja, weil wenn der Onkel kommt. Ach Kindchen, was kann man denn überhaupt noch sagen? Ne? Wenn du deine Familie triffst, das ist ja gesellschaftlich relevant. Ne? Das sind alles schlechte Menschen und vor allen Dingen sind die auch rassistisch, auch dir gegenüber. Ne? Ist auch ganz wichtig, weil Rassismus ist ja mit Abstammung und so und da kann man natürlich seine eigenen Kinder, mag man natürlich dann auch nicht. Ja, den das Eindruck kriegt man auf jeden Fall hier, wenn man sich diesen Quatsch hier durchliest. Ja. Da haben sie hier, weil das ja auch überhaupt gar kein Geschäftsmodell ist, haben sie hier eine Antirassismus-Trainerin, die sie bewerben. Und dann gibt es hier so eine Checkliste, an der man auch merkt, dass es von Weihnachten abgeschrieben ist, weil an der einen Stelle haben sie es vergessen, das zu ändern. Rassismus in der Familie, was dagegen tun? Gibt es eine ideale Strategie für den Umgang mit Rassismus im Familienkontext? Die Rassismus-Trainerin hier sagt nein. Aber aus ihrer antirassistischen Beratungsarbeit kann sie einige Hinweise geben, wie ich mich verhalten kann, wenn ich Rassismus in der Familie erlebe. Auf sich achten, ist der erste Punkt. Wer den Schritt wagt, rassistisches Verhalten von Familienmitgliedern anzusprechen, muss mit Widerständen rechnen und immer wieder entscheiden, ob man sich dem aussetzen möchte. Ein Versuch, um ein Gespräch zu starten, könnte auch sein, ein antirassistisches Buch hinzulegen oder zu verschenken an Ostern. Oder gemeinsam einen Film zum Thema zu schauen. Ben Hur. Wen ansprechen? Überlegen, welche Familienmitglieder würden sich am ehesten auf einen Perspektivwechsel einlassen? Das müssen die ja, weil die alle rassistisch sind. Das können auch die Großeltern sein. Die Großeltern, die heutzutage fast alle irgendwann nach 1940 geboren sind. Es stimmt oft nicht, dass die ältere Generation nicht mehr dazulernen kann. Ja, die müssen nichts dazulernen, weil das sind nicht die Kriegsgeneration mehr heutzutage, die Großeltern. Das sind bestenfalls die Urgroßeltern heutzutage. Die sind echt... Das ist so dumm alles. Die Großeltern sind 68er, das sind die Großeltern. Nee. Eben. Rassismus nicht ansprechen ist eine legitime Option. Du kannst deinen Schutzmechanismus, Das kann ein Schutzmechanismus sein. Falls weiße Familienmitglieder sich immer wieder weigern, sich mit Rassismus auseinanderzusetzen, das ist ganz wichtig, Leute. Ja, immer schön eure Eltern hier erziehen. Wenn das letzte schmerzhafte Mittel, kann das letzte schmerzhafte Mittel auch sein, für das eigene Wohlergehen Kontakt abbrechen. Ja, oder ist das eher für das Wohlergehen deiner Familie? Grundsätzlich ist jede Strategie legitim, außer eine selbstzerstörerische. Das ist schon besser. Grundsätzlich ist jede Strategie legitim. Nee. Ja. Mit so Gedanken gehe ich auch immer auf Familienfest. Ja, die Fremdzerstörerische ist okay. Strategie legitim. Wenn Oma nicht will wie ich, dann mache ich dann. Nur hinterfrag dich nicht selbst nicht zu sehr, nur die anderen. Erstmal durchatmen. Wie ich mich als das heißt nicht so von Rassismus betroffene Person verhalten kann, ja. Wenn ich auf Rassismus angesprochen werde, erstmal durchatmen. Auf rassistisches Verhalten aufmerksam gemacht zu werden, kann das Selbstbild erschüttern. Schnell kann man Schuldgefühle verspüren, aber es geht nicht um Schuld oder mich als Person, sondern um angelerntes Verhalten. Ich wäre die Gesellschaft ist schuld. Die hat dir das alles nur beigebracht. Natürlich geht es um Schuld. In einem System, in dem wir keinen Einfluss darauf haben, ob wir mit mehr oder weniger Privilegien geboren werden. Das ist sehr relevant. Ja. Genau. Man beschwert sich dann immer bei der Familie, dass sie mit den falschen Privilegien geboren wurden. Zu Weihnachten gibt es wenigstens noch ein Audio. Man bekommt Rassismus nicht automatisch mit, nur weil man sich in der Familie nahesteht und viel Zeit miteinander verbringt, aus Gründen, die nicht nachvollziehbar sind für den modernen Soziologen, weiß man nicht, wie zum Beispiel schwarze Angehörige sich fühlen. Oft gehen weiße Menschen fälschlicherweise davon aus, dass Rassismus gar kein Thema für die Person ist, weil nicht darüber gesprochen wird. Ja, die schwarzen Angehörigen, die ja jeder hat. Und wenn man die hat, dann nicht. Wahrscheinlich nur, wenn man nicht so rassistisch ist. Also wir haben einen griechischen Teil der Familie. Ist das dann auch schon, muss ich da auch schon rassistisch sein? Schon mal von Blut ist dicker als Wasser gehört, ihr Nasen? Und ich glaube, wenn du schwarze Familienmitglieder hast, dann sind alle Witze schon gerissen worden. Also, ja, ich meine, Familie, ich meine, oder ist das dann, keine Ahnung, der schwarze Non-Binäre, ja. They schwarze Non-Binäre, den die Tochter mitbringt, oder was? Ja, eingeheiratet oder so. Ja, aber Leute, man kann sich auch über Rassismus informieren. Konkret um Rassismus. Bei Tupoka, Ogette, Alice, Hastas. Und Tupoka, Ogette, Alice, Hastas und Josephine Apraku oder auf dem Blog Black in White Family, die hier beworben werden von unserem Gebührengeld. Vielzählige weitere Informationen. Ja. Verbündeter sein. Auch selbst von Rassismus betroffene Menschen können zuhören, sich einbringen und einen echten Unterschied für Betroffene machen. Das zeigt Robert Rasitz' Geschichte. Seine Eltern sind Roma und so weiter und so fort. Jetzt kommt so ein anderer, der irgendwie Sozialpädagoge ist und ja, aber er erzählt ja das positive Beispiel, dass Heinz und Helga irgendwie gerufen haben, lass dir die Leute in Ruhe oder so. Und dann haben ihr die Leute geholfen, dass sein Kind in die Regelklasse kam und so weiter und so fort. Der deutsche Stiefvater, wie jetzt? Was jetzt ist das? Der hat Alice Hastas noch nicht gelesen, glaube ich. Okay. Oh Mann. Ja, es ist jetzt bald bei jedem Fest. Engagiert sich heute im Verein Rom e.V. Wie? Was? Das gibt's doch schon länger. So. Ab Urbe Condita und so. Ja, ach Gott, ja. Wisst ihr noch damals, als wir D&D gespielt haben und wir einfach D&D gespielt haben und Abenteuer erlebt haben und dabei nicht irgendwie versucht haben, an den sozialen Grundfesten unserer Gesellschaft zu drehen oder Minderheiten zu beglücken oder irgendwas. Wir hatten einfach nur Würfel und wir hatten Charakterbögen und wir haben uns die tollsten Geschichten ausgedacht. Ja. Und in diesen Regelbüchern gab es unter anderem neben Elfen, Zwergen, Dingenskirchen und überhaupt auch sogenannte, weiß nicht, wie man die, Half-Species, also Halb-Spezies. Halbwesen oder so, ne? Also Halb-Elfen, Halb-Orks, aus irgendeinem Grund keine Halb-Zwerge. Ich weiß nicht, ob das an biologischen Inkompatibilitäten hängt oder was auch immer. Auf jeden Fall gab es halt diese ganzen Sachen und auch, wenn ich mich recht erinnere, hatten die auch eigene Regelsets, also Sachen, also irgendwie die Halbelfen konnten, glaube ich, multiclassen, was die anderen nicht so gut konnten oder irgend so was in der Richtung. Ja, aber das fliegt jetzt raus, weil man fühlt sich damit nicht mehr wohl und es ist inhärent rassistisch, das Konzept. Was dann eine große Ohren hat oder was, so eine Fantasy-Figur? Mhm. Nee, aber der Witz ist, also die Mischung von zwei Spezies ist inhärent faschistisch. Entschuldigung, rassistisch. Weil man die Bastard bezeichnen kann oder was? Naja. Also halt analog. Also Mischung von zwei Rassen, ist das nicht das Gegenteil von rassistisch? Ja, bei uns hat man ja dann, gab es ja Worte wie Mulatte oder Halbblut oder ähnliches. Oder gleich Bastard, wie du auch schon gesagt hast. Klar gab es Leute, die so idiotische Wörter benutzt haben und klar gibt es auch heute noch Leute, die auf irgendwas runterschauen. Ja, aber denen ist halt nur wirklich leider nicht zu helfen. Und halt hier jetzt zu sagen, wir nehmen dieses Konzept irgendwie weg und da sind natürlich auch wieder unsere Freunde, die Sensitivity Reader dran beteiligt. Und da hat man extra zwei Leute da dran gesetzt, so und die oder Teams da dran gesetzt, die das gegengelesen haben. Und weil nämlich unsere Leute, das sind nur Game Designer und Geschichtenerzähler, wir sind keine Experten für Kultur und Inklusion und die braucht man offensichtlich heutzutage, wenn man ein beschissenes Rollenspielbuch rausbringen will. Und da muss alles quergelesen werden und auch die Nachdrucke gehen zuerst, also wenn sie Sachen out of print haben und wollen die nachdrucken, müssen die zuerst wieder durch Sensitivity Reading durch. Also, ist das in China so oder was? Nee. Wer steckt denn dahinter? Ist das Microsoft? Oder? Nee. Nee, dahinter steckt eine Maschine, die man in Gang gebracht hat. Das ist wie mit dem Zauberlehrling bei Goethe. Irgendwann hat jemand entdeckt, dass man mit Woken Gedankengut Macht akkumulieren kann. Und dann haben mehr Leute gesehen, dass man das machen kann und so ist eine Bewegung draus geworden. Da ist ja jetzt niemand dahinter, da ist kein Schwab, da ist kein... Nee, das meine ich jetzt nicht, wenn du dahinter irgendwo oder sonst wer, sondern das ist einfach ein Schneeball, der ins Rollen gekommen ist und der rollt immer schneller, weil immer mehr Leute da aufsteigen. Und die brauchen ja immer neue Probleme. Ohne Probleme geht es ja nicht. Da musst du auch in den kleinsten Sachen noch Probleme finden. Da muss da noch ein Sensitivity-Reader rein. Jetzt muss jeder Stadtbezirk in Berlin einen Queer-Beauftragten kriegen und der Schneeball wird immer größer und rollt immer schneller, weil immer mehr Leute dran mitverdienen und das immer mehr Leuten irgendwie die Existenz sichert und so. Und das ist, ja, dass dabei Dinge geopfert werden, fällt offensichtlich niemandem so richtig auf. Ja, die Existenz sichert ist gut. Ich glaube nicht, dass das auf Dauer die Existenz sichert. Aber natürlich. Glaubst du, du kriegst den Queer-Beauftragten nochmal aus dem Bezirk raus bei den nächsten Wahlen? Der hat doch dann irgendwelche Verträge und dies, das. Wenn die einmal irgendwo drin sitzen. Ja, wir fühlen uns nicht wohl und wir haben uns seit Jahren nicht wohl gefühlt mit allen Charakteroptionen, die mit Half, also halb Elf, halb Ork und so beginnen. Und diese Konstruktion ist inhärent rassistisch und sie werden sie einfach nicht weiter im neuen Handbuch benutzen, sagt Chris Crawford, langjähriger Mitarbeiter bei Dungeons & Dragons, aber auch jemand, der offensichtlich von dem Kool-Aid gleich einen ganzen Kasten getrunken hat. Und wenn jetzt jemand haben will, dann kann er ja die alten Bücher benutzen, finde ich auch super. Naja. Finde ich wirklich ganz toll von dir, Chris. Du weißt, wofür es gut ist. Und ja, wieder einer von den Punkten. Was ist eigentlich, guck mal, meine Mutter, ich war ein Unfall, ja, bevor sie geheiratet hat. Das heißt, ich habe Halbgeschwister. Und der Vater, der mit dem Unfall beteiligt war, der hat auch wieder einen Sohn. Das ist dann mein Halbbruder. Ja, ist das inhärent rassistisch, das Konzept? frage ich euch. Oder sollte man nicht mehr Halbbruder sagen oder Halbgeschwister? Ist das inhärent rassistisch, Chris Crawford und die ganzen Woken-Idioten? Ja, vor allem, sie bringen was Neues raus, so ein Spiel, und dann beschneiden sie das gleich wieder. Das ist irgendwie so Banane, ne? Ja, sie nehmen ja, sie bauen Stück für Stück aus dem alten D&D alles aus, ja, was sie für problematisch halten. Ob das, was am Ende rauskommt, noch was mit D&D zu tun hat. Es gibt nichts, was diesen Leuten egaler sein könnte. Weil D&D war eh scheiße, bis sie gekommen sind. D&D war für Nerds und socially awkward people, bis sie gekommen sind. Sie schmücken sich doch damit jetzt im Moment nur, weil es in Stranger Things war und irgendeinem Scheißdreck. Mainstream-Kacke. Und Wizards bzw. Hasbro rennen dem halt hinterher. Kann ich auch nicht helfen. Ja. Inherently racist. Es gibt einen Haufen gute alte Systeme da draußen, die kriegt man auch noch. Und ja, das Halbblut Apanachi ist erledigt, das Slick Eufy. Da musste ich auch gleich dran denken. Wird der Film umbenannt? Ja? Wird Uschi Glas gebügelt, damit es wieder wie damals aussieht? Ich weiß es nicht. Kannst du ja nicht sagen. Ja, Halbelfen. Elrond Halbelf, ne? Elrond Halfelfen. Nur mal so, inherently racist, lieber Tolkien. Aber das hast du sicher gewusst. Ha, was eine Überleitung. Genau, also ihr werdet in unserer heutigen Sendung hier jetzt ein paar, ich habe die jetzt mal bunt verstreut hier, das sind Programmpunkte, die es gibt auf der Taz Lab Konferenz, die, glaube ich, in 2 Wochen dann stattfindet, am 22.04. und 23.04. in Berlin. Und da gibt es zum Beispiel hier diese Podiumsdiskussion Kapitalismus in Hobbingen, was wir von den Hobbits lernen können. Mit der Beschreibung Sehnsuchtsort Auenland? Klar, alle lieben die Hobbits, aber warum eigentlich? Natürlich sind die Höhlen, in denen diese Geschöpfe leben, neben den Höhlen. Ich dachte, die leben in so Hügelhäusern, oder war das nur bei... Ich habe die Bücher ja nicht gelesen. In the ground there lived a hobbit. Okay. Aber nicht so ein normales, sondern ein schönes mit Täfelung. Und lies die Bücher mal. Also Höhlen ja, Hobbit ja, kann man so sagen, weil sie halt unterirdisch sind. Aber... Gemütlich und in Hobbingen scheint offenbar fast... Das sind auch Halblinge, oder wie heißt das? Ist das dann auch rassistisch? Ein halber? Oh, stimmt. Also gibt, Halblinge. Ja, der Kapitalismus vor allen Dingen. Gleich kommt der Kapitalismus, pass mal auf. Okay. Aber da ist noch mehr. Hobbits strahlen Gelassenheit aus. Sie sind alle entfremdet da, die uns mit Blick auf unser beschleunigtes Leben erstrebenswert erscheint. Dazu kann der Sinn für Genuss und eine intensive Beziehung für Umwelt. Wir möchten klären, was an dem Mythos Hobbits tatsächlich dran ist. Der beste Satz überhaupt, ey. Ja, kann ich euch erklären, Leute, die gibt es nicht wirklich, die Hobbits. Das, auch wenn ich das Buch nicht gelesen habe, kann ich euch das sagen, dass es die nicht wirklich gibt. An dem Mythos das Schöne am Auenland ist ja auch, dass da selten Leute von sonst wo vorbeikommen. Ne? Also da ist praktisch eine autochthone Kultur. Da leben die Hobbits unter sich, pflegen ihre Feste und brauen Bier und haben Spaß und so. Ist ganz schön fascho. Wahrscheinlich haben die Leute da auch Zöpfe und so. Und kommen pünktlich. Auf jeden Fall der Tolkien-Experte Christian Weichmann, der erzählt da was darüber. Der kommt auch gerade das richtige Zitat hier über Psychonet und Oscar Wilde. Fan. They wouldn't even accept Brelanders as their own. Also selbst ihre direkten Nachbarn waren eher so mit Misstrauen gesehen im Auenland. Ich weiß nicht, ob das so der richtige Reiter ist. Ja. Oder wir kriegen dann, das ist dann der große Twist, dass wir am Ende gesagt kriegen, dass das alles ganz schrecklich faschistische, identitäre Bewegung 2.0 irgendwie. Ja, außerdem ist das nicht in den Büchern auch so, dass am Ende, also im Vergleich zum Film, dass das Auenland auch zerstört wird dann? Das sieht der Dings im Buch wird es auch zerstört teilweise. Scouring of the Shire. Aber ich müsste es mal wieder lesen, ist schon wieder wahrscheinlich 10 Jahre her. Ja, mich erinnert das ein bisschen an diesen Kongress, den die Frankfurter jetzt vor einer Weile wohl gemacht hat. Das war, glaube ich, ein bisschen hochwertiger. Aber gut. Bin ich nicht so sicher, aber ich glaube, dass Frankfurter und Taz nicht mehr so weit auseinander liegen. Die hatten einfach, wie soll man sagen, gestern mit mehr Namen sozusagen. Ne? Die hatten einen Kanzler da, Harald Schmidt und so. Das hat was anderes als Christian Weichmann nicht mehr. Aber der kann ja vielleicht auch lustig sein. Auf jeden Fall scheint er hier von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft zu sein. Literatur, Fantasy. Also, nichts gegen die Deutsche Tolkien-Gesellschaft. War ein Kommentar. Naja, ich habe gar nichts. Die Original-Tolkien-Gesellschaft scheint ja komplett unterwandert zu sein, nach allem, was man so hört. Die hatten ja auch irgendwelche Treffen, wo sie sich die ganze Zeit nur über Queerness und so einen Scheiß unterhalten. Ich war mal auf einem Treffen von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft vor langer, langer Zeit. Ja, vor langer, langer Zeit. Das ist so wie bei den Donalisten oder so? Donaldisten. Nee, das war cool, das war auf einer Burg und wir haben da Gewänder und so einen Scheiß verkauft. Damals war ich noch in dem Business. Und das Coole war, dass wir dann am Ende des ersten Tages abends in den Keller alle gegangen sind und dort die Europa-Premiere vom Trailer zum ersten Herr der Ringe-Film gesehen haben. Da war was los. Da haben die Leute sich noch auf Filme gefreut. Haben die, glaube ich, dreimal gesehen oder so. Die Leute sind immer verrückter geworden und haben jedes Mal gejohlt, wenn der Ballrockfuß am Ende kam. Rums. Ach, gute Zeiten. Okay. Aber hat der Tolkien nicht auch gesagt, dass er eigentlich seine Geschichten nicht irgendwie auf irgendwelche Realitäten... Ach, der Autor, was hat er denn zu sagen, Mama? Achso, Entschuldigung. Hör doch mit so einem Unsinn auf. Der Autor ist doch schon lange tot. Wie so ein Maler, der neben seinem Bild steht und sagt, nein, nein, auch falsch, falsch, falsch. Ja, aber dann würden die Woken sagen, nee, du hast keine Ahnung, wie ich das sehe, weil es kommt doch auf mich an, wie ich das Kunstwerk und überhaupt, ja? Ist auch was dran, ne? Ich glaube, man kann eine abweichende Meinung haben, aber man muss trotzdem hinnehmen, wenn der Dings sagt, nee. Auf jeden Fall gendern sie hier. Das ist wichtig. Das kann ich nach einem kurzen Überblick schon mal feststellen. Ja, aber hier kann man doch richtig was lernen. Das ist mal wieder der Andersraum, hier bei mir in Hannover. So ein gefördertes Ding. Und hier habe ich zum ersten Mal jetzt, es gibt eine neue Abkürzung, nämlich T-Sternchen, I-Sternchen, N. Und das TIN steht natürlich für Trans, Intersex und Non-Binary. Und, und gefördert wird das hier natürlich von der Region Hannover, weil es, ja, also das ganze Ding, aber das ist eine Zoom-Konferenz auf Englisch. Papa, warum hat die Frau eine Peitsche in der Hand? Papa, warum sieht die Frau aus, als hätte sie schwere Drogenprobleme? Papa, warum wird das von Steuergeldern finanziert? Auf Englisch auch noch, geil. Ja, genau. Hier lernst du was über die entsprechenden Krankheiten. Sexual Health. Ich kenne nur Sexual Healing. Sexual. Ja. Aber die Dame ist ein Visual Artist und Writer based in Berlin. Keiner ist schockt. In Berlin, du hast ein hartes Leben, wenn du in Berlin based sein willst. Aber das habe ich sicher falsch verstanden. Apart from reviewing sex toys. Queer non-binary sex educator. Reviewing sex toys. Sexual healthcare. Sexually transmittable. Was? Nee, was ist STI? Ja, sexuell übertragbare Krankheiten. Sexual transmitted infections. Oh. Access to menstrual hygiene. Yay, alles umsonst. And destigmatization of sex toys and kink. Anna, ja, wir können das den Leuten dazu einfach nicht länger verbieten, ihre sex toys ruhig auch mal in der Öffentlichkeit zu benutzen. Ja? Ich finde, das ist eine ganz schreckliche Unterdrückung, der wir uns als nächstes widmen müssen, wenn die Transgeschichte durch ist. Ja, wenn sie das in der Grundschule machen dürfen, dann auch auf der Straße, das ist klar. Naja, das findet ja bei Zoom statt. Anna Wim. Damit man es nicht riechen muss. Wim, ja, wahrscheinlich. International. Ich finde es auch lustig, dass sie hier nicht sagen, irgendwie anmelden, sondern apply. Kommst einfach rein, da. Aber es kostet nichts. So mache ich auch Sex, ey. Kommst einfach rein, du. Hart. Gehst du hin? Nee, ich geh nicht auf Zoom. Versuche ich mal rein zu grätschen. Hallo, hört ihr mich jetzt? Ja, aber du klingst komisch. Ja, ich klinge komisch. Ja, ich versuche es einfach mal so. Ja, hoffentlich ist dein Urlaub bald vorbei. Nee, das hoffe ich mal auch. Ja, hier, das habe ich mal mitgebracht. Das sind Comics von Carlsen. Offensichtlich sind das irgendwie so Feminist-Comics. Ich habe mir das jetzt so ein bisschen oberflächlich angeguckt, ehrlich gesagt. Aber wir können jetzt mal durchscrollen, das ist eine ganze Menge. Ja, aber ich glaube, als das auf Englisch rausgekommen ist, war es ja wohl eine Übersetzung. Da hat man, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Das ist irgendwie von dieser einen von Game of Thrones, was ich nie geguckt habe. Da sind angeblich bekannte Leute, die das irgendwie zeichnen oder so. Ja. Also so Schauspielerinnen und so. Ich kannte die jetzt nicht, aber die werden da so prominent genannt. Ich gehe davon aus, dass sie einen gewissen Bekanntheitsgrad haben. Ja. Was auch Madness ist halt eins davon. Ja, wie gesagt, scrollen wir durch, aber gut, wenn du meinst, sie kennen das alle, die Leute. Nö, ich sag's ja nur. Also, ich fand das so erstaunlich, dass mir so ein riesen Ding da, dass sie so ein riesen Comic-Dings bewerben, hätte ich nicht gedacht. Ja, die müssen es ja dicker haben. Ich glaube nicht, dass das so verkauft. Auch wenn da Deadpool trifft auf Fleabag. Kann ich stattdessen gefoltert werden? Wer will es nicht haben, ja. Was, wenn alles, was sie an sich hasst, in Wahrheit Superkräfte sind? Ja, das ist Feminismus in a nutshell. Also. Das stimmt dann eigentlich so. Das wäre auch irgendwie was eine Wunschvorstellung, ne? Dachsüberwissenschaftlerin, Nachtsuperheldin. Das ist ja wie bei Cartman. Was, Professor Carlsen? Alleine ist eine Mutter. Oh, ach nee, das ist wichtig. Carlsen war ja der Kuhn. Ja. Vielleicht lädst du mich das nächste Mal zum Essen ein, bevor du mich... Wer ist die Schöne und wer das Biest, genau. Eine knallharte, alleinerziehende Mutter. Ja, er freut sich das Kind. Deadpool-Action und Fleabag-Comedy prallen aufeinander. Und voneinander ab und dann diese Fleabag-Comedy fällt auf den Boden und fällt auseinander. Und Deadpool fragt sich, was mache ich hier eigentlich? Maya, als Maya ihre von Hormonen gesteuerten verrückten Superkräfte aktiviert, um es mit einer geheimen... Mir schwant Übles. Einer geheimen... Kennt ihr die Szene in The Shining, wo das Blut aus den Fahrstücken... um es mit einer geheimen Sekte von Menschenhändlern aufzunehmen. Ist das jetzt ein Kommentar über Transmenschen oder wie? Das ist um 7 schlafen, Zeit um 8. Verbrechensbekämpfung schläft nie, genau. Oh Gott, das Böse ist immer und überall. Das ist auch Madness, aber wir sind doch voll eher crazy statt mad, oder nicht? Sie wird auf eine harte Probe gestellt. Als die Schatten ihrer Vergangenheit sie einholen. Das ist gar nicht genau, ich... Beyond the Mothers of Madness von H.P. Lovecraft. Dass sie mal heterosexuell war, oder wie? Welche Schatten der Vergangenheit sollen das sein? Wer ist hier die Schöne? Und dieses Buch hat potenziell triggernde Inhalte. Gewalt, Sexismus, Suizid, Tod. Ja, klingt wie Deadpool. Ja, so ein bisschen. Nur, dass der mir nichts Shane beibringen wollte. Ja, dass Hormone Superkräfte sind oder so, ne? Mhm. Ja, die Vorstellung finde ich nicht schlecht. Weil das ist so, ohne ist das ja auch so. Hört ich die Vergangenheit ein. Yes, please, diesen Artikel, da habe ich schon drauf gewartet, dass der jetzt endlich kommt, damit wir richtig Spaß haben können. Ich räusper mich kurz. So, Trans Day of Visibility. Trans people deserve better journalism, oder wie ich es nenne, wir sind endlich full circle gekommen. Es geht nämlich um Ethik im Transjournalismus. und das fand ich sehr unterhaltsam. Und deswegen lesen wir uns jetzt, ich habe ihn schon gelesen, ihr müsst ihn ertragen, wie die Antitrans-Bewegung die Mainstream-Medien eroberte. Na? Ist das nicht schon irgendwie so eine Tautologie? So? Aber, really? Really? Ja, genau. Ja, und die Diskussionen um Transmenschen sind in Bewegung und oft verwirrend, aber eine der schlechten Dinge daran, wenn man in einer Gesellschaft lebt, die um ein sehr festes Gender-Binary herumkonstruiert ist, dass es für viele, also sogar für Transmenschen, total schwer ist, diese Binarität zu durchbrechen und die Möglichkeiten einer Welt zu sehen mit riesigen verschiedenen Reservoiren und Ausdrücken von Gender. Dass man das kann, dafür braucht es auch einen Paradigmenwechsel, sowas wie eine Update für die Software des Menschen. Fühlt ihr euch auch schon so beglückt? Ihr braucht ein Upgrade, damit ihr das versteht. Versteht ihr das nicht? Windows die sind alle schon weiter als ihr und die warten, dass ihr endlich die neuen Updates draufzieht. Und es gibt diese ganzen schlimmen Sachen, die behauptet werden, dass so viele Kinder irgendwie transitionieren wollen und dass angeblich die Aktivisten aus der Trans-Szene immer lauter und immer aggressiver werden und so. Und dass Kinder da schon im jungen Alter medizinische Sachen von Ärzten aufgenötigt kriegen, weil die Geld verdienen wollen. Und der Journalismus macht sich damit gemein, das zu erzählen. Versteht ihr langsam, was das für ein grauenhaftes ist? Wir können ja die 4000% gesteigerte angeblich Transrate. Wenn man das auf die Medien erzählt, die sind doch Springer, Fascho, Dingsbums, weißt du doch. So, ja. Eine, fast ein Dutzend große medizinische Zusammenschlüsse, die Weltgesundheitsorganisation, die amerikanische Medical Association und die amerikanische Akademie für Kinderheilpflege, die sagen alle, das ist eine gute Sache, die Kinder irgendwie mit Hormonen zu behandeln. Aber das interessiert ja auch die Leute gar nicht. Das ist nämlich Teil eines größeren orchestrierten Angriffs durch die Ultrarechte. Und die springt jetzt auf diesen Zug dieser Transphobie auf, der von den Medien, und dann werden wir alle sterben. Ja, genau. Wir werden alle sterben. Ja, und diese Mainstream-Journalisten, die nehmen sich raus, diese Trans-Debatte als offene Debatte zu führen. Ist es nicht krass? Ja, ich meine, wir haben doch alles schon entschieden. Was wir sagen, ist Gesetz. Und wenn jemand sagt, bestimmte Politiker aus Bayern, nee, bestimmte Journalisten irgendwie aus Köln wären irgendwie Männer und keine Frauen, dann muss das bestraft werden. Haben wir doch alles schon geklärt. Warum debattiert ihr darüber? Ja? Und dann die Times sogar. Die Times sagt, sie ist nicht für oder gegen. Das gibt's doch gar nicht. Das ist praktisch Faschismus. Weil wenn man nämlich guckt, standen in der Times ganz kritische Sachen drin. Also die sagen einfach nur, sie hätten keine Position, aber dann sagen sie doch, dass das vielleicht gefährlich sein kann für Kinder. So, wenn der Faschismus wiederkommt, wird er nicht sagen, das ist nicht gefährlich. Er wird sagen, ja, aber. Ja, aber wird der Faschismus sagen. Und dann geht das weiter und ja, man, wenn jemand was, also selbst die Wissenschaftler hätten schon Angst, ja, sozusagen was Negatives über diese ganze Transgeschichte zu sagen, weil sie dann vereinnahmt werden. Ja? Weil sie da, wie einer hier sagt, da spielen wir mit der Existenz dieser Leute. Als würden die dann irgendwie, wenn die Kinder nicht mehr mit 14 Hormone kriegen können oder ähnliches, dann ist das Ende für alle Transmenschen. Das ist ja immer auch das Argument hier. Ja. Und dann gibt es eine Studie, die sagt, dass Kinder schon mit 3 Jahren ihre Transartigkeit ausdrücken können und das schon machen. Warum soll man denen nicht helfen? Ja? Von Kinsey oder was? Eine Cedars-Sinai-Studie. steht auch tatsächlich noch bei. Okay, ja, da sind jede Menge Quellen drin. Ich habe mal in zum Beispiel, da gibt es auch wieder die Geschichte, dass in der ganzen Geschichte gab es ja schon die ganzen Transmenschen und es gibt ja Beispiele dafür. Da habe ich da mal drauf geklickt und dann kamen wir wieder zu Elagabal, einem römischen Kaiser im spätrömischen Reich, irgendwie 200 irgendwas. Und den hat man angeblich wegen seiner Transidentität dann mit 18 abserviert. Ja. Dass er eine eigene Religion einführen wollte. Die olympische Religion abschaffen eine eigene, und alle anderen Religionen eine eigene Religion, deren Gott komischerweise hieß wie er und den er mitgebracht hatte aus irgendeinem Morgenland. Das wird in dem Artikel mit keiner Silbe erwähnt, aber das ist ein Transopfer. Erzähl mehr. Misinformation, bla bla bla. Multiple large-scale studies, also viele Studien, große Studien haben gesagt, Kinder wissen ganz früh, ob sie trans sind. Und 95% bleiben trans und so weiter und so fort. Nur 2% haben da jemals irgendwie Reue gezeigt drüber, sagt eine Studie aus Schweden, bla bla bla. Also ganz viele tolle Argumente, dass wir alles so machen müssen, wie die das sagen. Ja. Und die Medien haben unkritisch zugelassen, dass diese Anti-Trans-Mythen sich verbreiten. Ich lese einen Artikel aus einem anderen Universum, habe ich das Gefühl. Und dann geht es um diese Geschichte von Jesse Single 2018 im Atlantic, wo er halt Gespräche geführt hat und ja, aber dieser Artikel wurde von Transmenschen, Eltern von Transkindern, Journalisten und Wissenschaftlern verdammt. Ja, eben, also dann, warum hört ihr noch auf die Argumente? Warum wiederholt ihr die, wenn doch Betroffene und irgendwelche Journalisten und irgendwelche dahergelaufenen Wissenschaftler gesagt haben, nee, ist schon richtig so. Warum müsst ihr weiter Zweifel sehen daran, dass das total gut ist, wenn Kinder irgendwie Hormontherapie bekommen? Und hier steht sogar ausdrücklich in dem Artikel drin, Hormontherapie ist nicht irreversibel, was ich für eine fucking Lüge halte. Aber gut, schreibt das halt mal. Also es ist wirklich der Hammer, wie hier der Presse, dass ich mal der Presse beispringen muss, wie hier der Presse der Vorwurf gemacht wird, es würde bei dieser zahmen Diskussion, die in der Presse überhaupt nur stattfindet darüber, ne, weil ja sowieso jeder, der was Falsches sagt, sofort irgendwie einen draufkriegt von der woken Seite. Ja, aber die Impfungen sind nebenwirkungsfrei, ne? Ja, die Impfungen sind nebenwirkungsfrei, genau. Auf jeden Fall. So ist das da auch. Und natürlich gibt es auch einen Unterabsatz, der heißt the harm of just asking questions, also der Schaden, den es anrichtet, wenn man einfach nur Fragen stellt. Ja. Weil diese Fragen und die Antworten, die zerstören dann wieder die Wahrnehmung anderer Leute auf das Trans-Thema. Ja. Also bitte nur mit Leuten sprechen, die bei der Kader-Akademie waren, die können Ihnen das genau erklären. Ja. Ja, und natürlich wird das alles unterstützt von ganz merkwürdigen Geldgebern. Und auch der Staat macht dabei mit. Der Staat gefährdet Transmenschen durch seine Gesetzgebung, wie in wo war das, Tennessee oder wo? Und auch noch natürlich Florida. Und dann hat Mother Jones hat einen Artikel geschrieben, da gibt es ein widespread Anti-Trans-Network bei Juristen, Medizinern und Politikern, ja, große Organisationen wie die Alliance Defending Freedom und so weiter und so fort. Ja. Und die ja verschwören sich da gegen die Transmenschen und finanzieren irgendwie halt dann entsprechend Kundgebungen oder irgendwelche Sachen. J.K. Rowling kommt natürlich auch vor, in Klammern, eine sehr reiche, sehr mächtige Person. J.K. Rowling, eine sehr reiche, sehr mächtige Person. Ist das schon eine Dog Whistle? Aber ist das schon Antisemitismus? Die Cups wegnimmt nicht, ne? Die kommt schon nicht vor, oder? die der... Außerdem natürlich die alarmingly high and rising rate of hate crimes, Gewalt, Depression und Tod. Ja? Und Judith Butler hat gesagt, das ist kultureller Faschismus, ja? was da gemacht wird, dieser systematische Einsatz von Propaganda, Missinformation, um Hass zu sehen und der Mehrheitsgruppe halt hier diesen Hass in die Hand zu drücken. Und da wird das dann sogar mit nicht erwähnt, aber die Geschichte lehrt uns so ungefähr, wo geht der Link hin? Geht dazu? How fascism works. Und darunter ist ein Bild mit Hakenkreuzen. Ja, okay. Ist okay. Also, wir sind im Endeffekt auf dem besten Weg dahin, ja, mit dem Springer-Stürmer und dem Spiegel-Stürmer und wie sie alle heißen, halt diese Transmenschen alle umzubringen. Was, wenn wir alle, selbst die zornigen Transphoben unter uns, genderfluide, futuristische, transhumanistische, Steven Universe-Edelsteine, Ursula Le Guin-Aliens, Hot-Dog-händige Quanten-Daseinsformen wären. Transmenschen sehen Gender und Identität in wilden und wundervollen Arten. Warum könnt ihr darüber nicht excited sein? Ja? Was ist nicht spannend daran, einem Kind zuzusehen, wie es eine freudige Selbstfindungs-Gender-Reise macht? Was ist nicht spannend an einer erweiterten Wahrnehmung von Gender und all den Dingen, die wir noch entdecken können? Fast alle Titelzeilen über Transidentität sind Titelzeilen, die aus Ausgrenzung, Angst und Unterdrückung entstehen. Stellt euch doch vor, wie viel mehr Leben da drin sein könnte, wie viel mehr Freude diese amerikanische Ära uns bringen könnte, wenn wir eine andere Story erzählen würden von der Trans-Erfahrung. Eine Story von Liebe und Wunder und von Humanevolution zum Zuschauen. Und wer besser als Journalisten wären geeignet, um diese wunderschönen Stories to elevate, also zu erheben, ihnen mehr Publikum zu geben. Von der Humanevolution zum Transmenschen. Ist es nicht wunderschön? Wenn die bösen Medien das jetzt verhindert, ja. Die bösen Medien verhindern die Evolution. Nur hochgehoben, wahrscheinlich um denen einen auf die Nase zu hauen. Ne? Ja, im Endeffekt beschweren sie sich darüber, dass sie keine hundertprozentige Kontrolle über alles haben. Ne? Wie immer. Ungefähr. Wenn irgendjemand der Hegemonie halt im Weg steht, dann droht das Kartenhaus ja direkt zusammenzubrechen. Wenn man nur drüber spricht, Chris, wenn man nur erlaubt, dass die Leute sich über dieses Kartenhaus austauschen, entsteht schon so viel Wind, dass es wegfliegt. Freiheit, meine Brüder. Freiheit. Was ist die Definition von Freiheit? Nach Herrn, das doch nicht. Nach Herrn Kohl, hier dem Ombuds, der Ombudsperson der FDP, schreibt hier Freiheit Doppelpunkt, entsteht im Lernen miteinander, besteht in Verantwortung füreinander. Ja, er meint auch Befreiung, ne? Freiheit besteht auch schon mal nicht in erster Linie aus Verantwortung für andere. So viel kann ich dir schon mal sagen, Christian. Ja, Liebe der Nächsten, aber den Übernächsten, da hat keiner was von gesagt. Ne? Nee. Das finde ich ja eine der ganz guten Sachen, die dieser Jesus gesagt haben soll, weil Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Was voraussetzt, dass du mit dir ins Reine kommst, finde ich gar nicht schlecht. Ja, und woran man auch gut merken kann, was das Problem bei den meisten, bei diesen Leuten, die alle anderen hassen, ist. Die nächste Liebe, oder wie? Nee, dass sie sich selber scheiße finden. Achso, ja, okay. Guter Punkt. Ja, Mario Sixtus zum Beispiel. Aber der hat auch einen Grund dazu. Oha. Naja, jedenfalls dieses hier könnte ich mir gut vorstellen. So lernen miteinander, das klingt so nach. Ja. Uiguren oder so. Was, Uiguren? Ja, im Camp. Ach so, halt. Im Camp. Ja, jetzt wir lernen jetzt mal das Miteinander hier. Das könnt ihr ja nicht. Genau. Ihr denkt ja wieder nur an euch. Solidarität oder so. Das ist aber Camp. Keine Freiheit. Lernen miteinander. Wenn du wieder entsteht, das ist ja nicht so überhaupt. Das heißt, der Einsiedler, der in seiner Höhle auf dem Berg lebt und seinem Leben irgendwie nachgeht und es lebt, so wie er will, der ist nicht frei, oder was? Ja. Weil er nicht mit irgendwem anderen lernt und keine Verantwortung für den übernimmt. So sieht's aus. Christopher, ich würde diese Definition nochmal überdenken, bevor ich sie in Druck gebe. Vielleicht möchtest du den Begriff vorne ändern. Kollektiv entsteht im Lernen, miteinander besteht in Verantwortung füreinander. Zack, guck mal, Christopher, passt viel besser. Ich würde an seiner Stelle sagen, ich weiß nicht, was der Mitarbeiter da geschrieben hat. Kommission, Freiheit und Ethik. Team Goal, wa? TG. Kommission? Nein, nicht, der ist nicht wirklich in dieser Ethikkommission, oder? Nicht im Ethikrat, sondern in der Ethikkommission von der FDP. Von der FDP, na gut. Bei der FDP sind viele verwirrt unterwegs. Verantwortung füreinander, ja. Aber jede Wahlschlappe ist immer die Schuld der anderen. Nicht unsere Verantwortung. Als progressive Superschlauer. Es ist halt irgendwie ein Kalenderspruch, ne? Zurück zum TazLab. Das Prinzip Verantwortung. Eine Stunde Zukunft mit Luisa Neubauer. Ja, sowas aber auch. Die reden es wird alles ganz schlimm werden. Es wird alles ganz schlimm werden. Es wird alles ganz schlimm werden. Rauchen ist tödlich. Eine Stunde lang, ach du Scheiße. Der fossile Kapitalismus. Ja, mit dem großen Fridays for Future Strikes wurde Luisa Neubauer 27 zur Stimme der klimabewegten bundesdeutschen so. Gesellschaft. Ja. Nee, ihr Medien habt sie dazu hochgejazzt. Während ein Teil Gesicht brauchtet, möglichst fotogen. Und deswegen habt ihr die Tante genommen. Ich meine, es ist so billig und so. Ja, sorry. Ja, gut. Während ein Teil der Semantik. Während ein Teil der Klima-Aktivist-SternchenInnen frustriert ist, ist ein kleines gallisches Dorf ein anderer die Protestformen verschärft, weil sie den großen gesellschaftlichen Allianzen voranbringen. Die großen Gesellschaften, das heißt, die anderen dürfen die. Die Handlanger die Jobs großen machen, gesellschaftlichen Allianzen. Durch Forderung stellen. Ja. Ja, und weiß ich auch nicht. Wie sieht sie die energiepolitische Lage, die sie Refossilisierung nennt? Oh, ist das deep? Die Refossilisierung. Das ist so deep. Ist das dann. Machen wir dann doch wieder mit Fossilien. Oder das mit ist, Fossilien das, ich weiß, was das ist. Das ist, wenn die Dinosaurier in Jurassic Park, wenn die wieder so lange tot sind, das wieder genau. Fossilien sind, dann ist das refossilisiert. Ja, so möglich, ja. Das ist so eine Art Tradwalf, oder wie? Das muss alles wieder in die Erde. Ja, das löst das Recycling jetzt ab, wahrscheinlich. Ja, ich bin refossilisiert. Defossilisierung ist alles eine Soße. Wie die FDP, wie das grüne Wirtschaftsministerium, wie wichtig ist für sie Hans Jonas Weltrettungstheorie, das Prinzip Verantwortung. Die 27-Jährigen, die die Welt retten wollen, ich war auch mal einer. Ja, mit dem Prinzip Verantwortung, aber wird das jetzt gelingen? Da sagen die ganzen Leute hier, Verantwortung, ihr habt Verantwortung, wir haben Verantwortung dafür, dass wir die Welt retten. Also wer nicht mitmacht, hat keine Verantwortung und deswegen auch keine Freiheit und deswegen auch gar nichts. Wer nicht hüpft, der hat keine Verantwortung. Hey, Peter Unfried, das... Kennt ihr das Buch? Electric Sugar. Genau, Digga. Welches Buch? Ihr Prinzip Verantwortung. Das ist ein Buch, oder nicht? Ich dachte Dino Park von Michael Crichton. Das ist wahrscheinlich dieses böse Wort, das wir nicht sagen. Kulturmarxistisch? Ja, das ist. Nach 15 Uhr. Nochmal Tatzlöb. Dieses Mal Gespräch radikal gerecht. Oh. Ohne Verteilung keine Freiheit. Ja, und wer sagt uns, dass wir umverteilen müssen? Doch bestimmt irgendwie eine. Ja, aber ich wollte jetzt sagen, dass doch bestimmt die Macher, ne, die Netto-Steuerzahler, die Unternehmer oder so. Ne? Ach nee, eine Sozialarbeiterin sagt das. Genau, die pocht auf das moralische Versprechen der Gesellschaft. Ne, das kennt man ja, das moralische Versprechen. Das sagt, jeder Sozialarbeiterin soll jede Menge Geld anderer Leute haben. Wenig bleibt dran am, in Anführungsstrichen, Sozialstaat Deutschlands. Denn jede Armut ist eine Entscheidung der Politik. Genau. Den Leuten nicht das Geld anderer Menschen zu geben, einfach. Ohne Umverteilung gäbe es keine Gleichheit, keine Gerechtigkeit und erst recht keine Freiheit. Ist man wirklich frei, eigenverantwortlich zu handeln, wenn man weiß, ich arbeite sowieso nur für andere Leute? Ach nee, ich habe morgen vielleicht nichts mehr zu essen. Ja, nee, ist man nicht da, ja, in China. Ist auch nicht freier oder unfreier als alle anderen Leute. Das geht ja jedem so eigentlich, oder vielen jedenfalls. Ja, und die Möglichkeiten, dass einem da so eine Gesellschaft hilft, die sind hier höher als in diesen Systemen, wo die hinwollen. In da der Tat. Weil dieses Credo von, wer nicht arbeitet, soll nicht essen, das steht nicht bei uns in der Verfassung, das stand bei den Sowjets in der Verfassung. Der Müntefering hat das aber auch gesagt. Damals. Ja, ja, ist auch ein Bibelzitat. Bei Hartz-Einführung war das ungefähr. Vorher als Argument eben. Ist ja schon lange her. Ja, ich wollte nochmal geguckt. Genau, das hier ist eine unbedingte Empfehlung. Das ist mal wieder ein Video von Shortfit Otaku, wahrscheinlich der am meisten hier empfohlene YouTube-Kanal. Dieses Mal hat er sich beschäftigt mit dem Thema Kulturmarxismus. Und unter der Überschrift The True Origins of Critical Race Theory, um die es hier natürlich auch geht. Und er hat hier, hangelt sich da immer dran lang an so einem Faden von so einem Sozialisten-Heini, der also auch meint, dass dieses Zitat, was von Gramsci stammen soll, dass man sich da in alle Gesellschaftsbereiche reingeht, um den Marxismus voranzubringen, dass er das ja gar nicht gesagt hat. Und legt hier ganz gut dar, dass er das zwar nicht gesagt hat, aber dass es da einen Grund für gibt, warum er es nicht gesagt hat, nämlich dass der Gramsci ja im Gefängnis saß, als er seine Gefängnis-Notizbücher da geschrieben hat und dementsprechend er ja nicht offen sagen konnte, was er will, weil die ja gelesen worden sind von seinen Gefängniswärtern. Und deswegen ist das alles nur impliziert da drin, aber es ist halt impliziert da drin, das wissen diese Leute auch. Und hier gerade eingeblendet sehen wir den alten Wikipedia-Eintrag zum Thema Kulturmarxismus, der nämlich geändert wurde. Und heutzutage sieht der hier so aus. Kulturmarxismus, Verschwörungstheorie mit einem schönen, das ist Teil einer Serie Antisemitismus. Na? Und das ist ja auch dieses Ding, was die ganzen Superschlauen einem heutzutage alles erzählen, dass das ja alles nur eine Verschwörungstheorie ist und dass man damit ja nur sagen will, dass die Juden an allem schuld sind und so. Aber da stand da früher nicht. Sondern früher das stand da halt. Klasse, was da früher stand. Ich hab den Mund offen stehen gehabt, als ich das erste Mal gesehen habe, das Video. Genau. Früher stand da halt, ja, das ist gut und das ist marxistisch und so weiter und so fort. Und der hier Shortfit Otaku, der hat ja auch schon ein paar Mal erzählt und auch in diesem Video wieder, dass er ja früher an der Uni diesen ganzen Kram ja auch studiert hat. Also Kulturmarxismus und so. Und sagt ja auch in diesem Video wieder so, dass also als er da an der Uni war, das muss halt irgendwann Anfang der Nullerjahre gewesen sein, da haben die Leute das ganz offen gesagt, dass das Kulturmarxismus ist, was die machen. Und heutzutage ist das von wegen so, ja, nee, Verschwörungstheorie, Verschwörungstheorie. Und immer wieder dieses Ding natürlich, was ja in vielen Bereichen dringen, ja, das will ja keiner, das macht ja keiner, aber es wäre gut, wenn es einer machen würde. Na, das ist ja auch mal so ein Ding. Wo sie das dann halt auch so, ja, das ist nur Kampfbegriffe hier von rechts und so, ne? Kampfbegriffe. Ja, vor allem, wenn dann mal jemandem die Maske verrutscht, wie wir erinnern uns alle an die Sache mit dem, die reichsten 1% irgendwie an die Wand stellen, dann wird das schnell untergebuttert, da wird dann gar nicht drüber geredet und so. Da hat dann wieder mal einer die Kontenance verloren, ne? Aber das kann man als Einzelfall abstempeln, aber unten drunter sind ein ganzer Haufen Leute, die genauso denken und das nur nicht offen sagen, so wie Gramsci während seiner Festungshaft. Genau, und diesen Artikel hier über Kulturmarxismus, den gibt es immer noch, aber da ist jetzt unter einer neuen Überschrift gelandet. Nämlich unter, hat das ja auch, genau. Kritische marxistische Studien. Marxistische Kulturanalyse. Ja, genau. Das ist der alte Kulturmarxismus-Artikel von Wikipedia. Ja, so erinnert man dann die Definitionen oder was, das ist ja toll. Ja, das ist ja die gute Sache, marxistische Kulturanalyse halt, ne? Aber das ist der gleiche Artikel, der Inhalt ist der gleiche, das ist der Witz. Der Inhalt ist der gleiche, der früher unter Kulturmarxismus stand. Man hat da nur ein bisschen... Aber die sind so geschickt, diese Manipulateure, ne? Ach ja. Geschickt alles. Ja, hat keiner gemerkt, dass der Gamergate-Artikel irgendwie politisch einseitig gestaltet und dann geschlossen wurde? Nee, nein. Die machen das so geschickt. Ja. Ja, ich meine, diese Sachen hier ist ja auch alles nicht geheim. Du kannst ja die Bearbeitungshistorie von den Wikipedia-Artikeln nachsehen. Ne? So hat er das ja hier halt auch herausgefunden. Also das ist ja alles mit ein paar Mausklicks machbar, aber was ja so geil ist, ist, dass diese superschlauen einem das ja von früh bis spät erzählen. Ne? Und da haben wir in Deutschland ja auch besonders viele, die genauso schlau sind. Und er zeigt hier in diesem Video halt auch quasi diese Dame, von der das wenn dieser Kram ausgegangen ist. Das ist diese Person hier. Und das ist auch die, die sich dieses Ding von wegen Globalismus bedeutet, die Juden ausgedacht hat. Hm. Das kommt hier in diesem Video halt auch vor. Ist das die Crenshaw oder was? Nee, das ist nicht die Crenshaw. Das ist irgendeine andere. Aber auf die beziehen sich die ganzen Leute halt, die diesen Kram meinen. Das ist deren Zitatquelle. Der Psychodad weist darauf hin, dass der Artikel Marxistische Kulturanalyse in der deutschen Wikipedia Wolfgang M. Schmidt heißt. Das ist so zu drücken. Steve Bannon, ey. Sind wir von den Bannon da? Also, ich habe Gamergate ja kennengelernt, da wusste ich noch nichts von dem Bannon, dass der überhaupt existiert. Ja, kein Mensch wusste, dass der existiert, bis sie da später mitgekommen sind mit dem Kram. Genau. Kann mir auch irgendwie mal jemand zeigen, eigentlich, wo der Bannon mal was gerissen hat? Mit all seiner Verschlagenheit und Plans within Plans und so. Warum funktioniert nichts, was er macht? Ich kriege da ja Gegenwind. Irgendwer muss dem Unterkörper mal erklären, wie man Goebbels ausspricht. Oh ja, Goebbels. Goebbels. Goebbels, ja. Genau. Ja, ich glaube, so sprechen die das auf Englisch aus. Ich fand es auch wieder lustig, dass sie hier... Rudi Dutschke, das ist ja auch so ein Ding, was irgendwie auf Englisch auch immer jeder anders ausspricht. Manchmal ist es Rudi Deutschke, das glaube ich bei hier James Lindsay sagt immer Deutschke. Aber ja, und das ist hier die Crenshaw. Also, weil du ja eben meintest, Mann, ist das die Crenshaw? Nee, das hier ist die Crenshaw. Ja. Ja, die kommt dir natürlich auch drin vor, weil die ist ja eine von den Critical Race Leuten. Und hier die Dingens, ach, wie heißt sie nochmal? Die Dame hier. Das ist ja eine Marxistin, die... Angela Davis. Angela Davis, genau, die bei dem Marcuse studiert hat und die war ja auch in der DDR damals. Ist ja auch hingeflogen. Gibt es auch Bilder von ihr mit Erich Honecker und so. Aber es hat überhaupt sie hat Zeit. Sie hat auch eine Gefangenenbefreiung irgendwie Anteil gehabt. Ne? Mit einer bewaffneten Gefangenenbefreiung. Und sie ist harte Marxistin und wird heute ist sie so die grand alte Dame hier der amerikanischen Linken. Dabei ist sie eine üble, radikale Kommunistin. Ja, aber was hat dieser ganze Krempel mit Links- und Marxismus zu tun? Überhaupt nichts. Doch alles nur Bürgerrechte, oder nicht? Ist doch alles nur für die Freiheit und so. Freiheit. Hey Rudy. Ja, er hätte, glaube ich, auch gesagt, dass diese subversive Strategie, die da gefahren wurde, dass man die vielleicht auch nochmal kontern kann oder dass man die auch anders hätte fahren können. Der Juri Bisman, auf den er sich dann bezogen hat, glaube ich, hätte wohl gesagt, dass man das eben auch auf verschiedene Arten machen kann oder so. Dass man sich nicht immer nicht über diese Benachteiligungs- oder Diskriminierungsschiene argumentiert werden oder so. Ja. Und bei Na, der Besmenow hat vor allen Dingen gesagt, dass das halt die Sowjets machen, aber die gibt es ja jetzt nicht mehr. Und Aber was ich hier auch gut fand, dass er den Dutschke reingenommen hat, weil er damit halt auch halt diese speziell deutsche Geschichte, nämlich den Marsch durch die Institutionen, ja, das ist ja eine 68er-Parole gewesen und die hat, wie wir jetzt sehen, hat sie sich bewahrheitet. ja. Also da muss man Dutschke schon, ja, die Lorbeeren reichen, er hat es richtig vorhergesagt. Ja. Und der lange Marsch, ne? Ein bisschen Mao hier, ein bisschen Stalin da. Irgendwas kommt halt Ja, nur wenn immer man dann da rein. ist und dann weiß man nicht mehr weiter, ne? Dann wird's scheiße. Das sehen wir ja gerade. Naja, was heißt weiter? Es wird immer weiter gehen halt, ne? Solange bis sie ihre Revolution haben. Die Macht dann durchgedrückt ist. Ja, also es ist ein Top-Video. Es geht zwar eine Stunde lang oder so, aber das sollten sie eigentlich in der Schule zeigen, dieses Video. Ja, ich habe es in einem Rutsch durchgehört, so gut fand ich es. Ja. Also, und das passiert mir selten. Und auch nicht auf zweifache Geschwindigkeit oder so. Ja, sehr interessant von dem Gramsci auch, dass er diese Gefängnisbücher, dass er die so alle so in so einem übertragenen Sinne geschrieben hat, weil er sich nicht klar ausdrücken durfte oder so, weil sonst eben das nicht rausgekommen wäre oder durch die Prüfung gekommen wäre. Das fand ich auf jeden Fall interessant. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man das auch noch alles so interpretieren muss und so weiter. Kein Wunder, dass das dann auch schief geht, ne? So Interpretationen. Ja, die leben da ja von, dass sie da immer wieder sagen können, ja, was hat der nie behauptet? Hat er nie behauptet, dass wir irgendwie die Gesellschaft hier unterwandern oder so? Hat er nie gesagt. Der hat ja nur gesagt, Nur dass impliziert oder wir, der angedeutet, hat ja ne? nur festgestellt, der hat ja nur Sachen festgestellt, der hat ja nur festgestellt, dass hier diese ganze Mehrheitsgesellschaft, dass hier den Kapitalismus und so immer weiter reproduziert und den Leuten nur vor Augen hält und dass sie sich deswegen da so behalten, aber dass wir das dann auch machen sollten, um das andere Ding dann und das wegzukriegen und so, das hat er ja nie gesagt. Hat er nicht gemacht. Hat er nur Sachen festgestellt. Also, was behauptet ihr schon wieder, ihr bösen Rechten und so? Ja, was ich auch noch so gut finde, Ja. was ja immer wieder auch halt untergeht, weil ja diese Leute, deren Hauptargument ist ja von wegen, ja, die waren ja gegen die Faschisten und ja, wenn ihr das also blöd findet, was die da gemacht haben, dann seid ihr ja für die Faschisten. So als ob es da keine andere Möglichkeit gäbe. Ne? Und der hier schaut Fett Otaku macht ja nicht nur Videos über die Linken, sondern er macht ja auch Videos über, also hier sind ja auch Teile drin, wo er sich halt eben auf die Ursprünge von irgendwelchen faschistischen Sozialisten da bezieht. Und ja, er meint halt auch, dass ja im Endeffekt ja, also das sind halt nicht die einzigen Möglichkeiten und eigentlich, ja, weil es kommt, läuft halt darauf hinaus, dass ja dann hinterher diese linken Heinis sich dann wieder anstellen, halt bei irgendwelchen Superschlauen von der FDP und so und irgendwie meinen, so von wegen, ja, wir wollen ja das Gleiche eigentlich, Freiheit und so, ne, Gerechtigkeit und solche Dinge. Seid ihr auch nicht gegen, oder? Ja. Ja, ich glaube, das Ganze hatte ja, oder wie soll man sagen, Faschismus, Nationalismus hat ja auch irgendwie so eine gewisse lose Verbindung mindestens mal. Und das hatten sie heute bei Indubio benannt, dass früher, vor dem Zweiten Weltkrieg insbesondere, diese nationalistische Schiene eigentlich eher eine linke Argumentation war, ne? Dass die da so abgefahren sind. Und das haben sie dann, hat sich dann danach praktisch gedreht, oder obwohl die Rechten sich das auch nicht unbedingt. Doch, eigentlich ziehen sie sich den Schuh an, ne? Nationalismus. Denke ich mal schon, aber wie gesagt, früher war es eben andersrum. Ne? Ja, der Gramsci war ja auch Nationalist, wie er hier zeigt, in dem, nämlich von Sardinien. Ja, und er war schwer verkrüppelt oder was, habe ich Ja. erfahren. Na, Sardinien, ich weiß nicht. Eng und ölig in der Dose da. Sardinien ist super. So, mit diesem lustigen. Kannst du nach Korsika rüber gucken, wie gut das wird heißen. Na, wer hat denn Bellen den Hund? Ja, bei mir, ich mach gleich Fenster zu, Moment. Gibst du fucking Doggo Ah, ich find's nicht auf die Schnelle. Ja. Was meinst Ja, es gab, sie hatten ja auch diese Fahne eingeblendet von Sardinien, wo diese du denn jetzt? Mohrenköpfe drauf Ja, sind. genau. Stimmt, vier Köpfe sind da drauf, vier Mohrenköpfe. Maurenköpfe sind in der Fahne. Tatslab, Public Hey. Intellectuals for Future, aber Oh mein Gott. das war nämlich auch in dem Video dabei, die Intellektuellen, die Wunderbaren. Und hier haben wir unsere, die ja den Gramsci in ihrer Doktorarbeit zitiert hat an allen möglichen Stellen. Maja Göpel. Ein Gespräch mit Maja Göpel. Wenn es um Transformation, Nachhaltigkeit und Zukunftsfragen geht, ist aktuell wohl kaum jemand so gefragt wie die Politökonomin Maja Göpel, die sich auf Gramsci bezieht. Aber Mit die ist ihrem schönen überhaupt gar Gesicht. keine Kommunistin, kein bisschen. Und diese Themen Transformation, Nachhaltigkeit und Zukunftsfragen, da geht es überhaupt nicht darum, irgendwie eine freie Gesellschaft auszutauschen durch eine sozialistische. Nee, kein bisschen. Geht es nur darum, den Planeten zu retten. Spätestens seit dem Erscheinen ihres neuen Buches Wir können auch anders als Freiheit darf sie in der politischen Diskussionslandschaft Deutschlands nicht mehr fehlen. Oder ist jetzt die Vorlage Zuversichtlich diese? und überzeugt zeichnet sie da drin ein Bild von einer besseren Zukunft, Ja, ohne genau. Das Freiheit, mit muss eine Idee Planung gewesen und. sein. Diese komische Vorlage. Ja. Oder diese komische Sendung da, wo sie alles so toll gemacht haben. Als würde wär die Zukunft so rosig. Das scheint aber dann von ihr gewesen zu sein. Der Titel ist ja derselbe, wir können auch anders. Naja, irgendwelche Komische Talking Serie, Points ne? wahrscheinlich. Ja. Aber ist Deutschland überhaupt bereit für eine neue Welle an Public Intellectuals, die nicht nur den Wissenschaftsbetrieb, sondern auch gleich die ganze Welt umkrempeln wollen? Ja, alles umkrempeln, Leute. Tolle Das ist ja Idee. nur Wissenschaft, ne? Wissenschaft, da geht es nur um objektive Dinge. Lass mal alles umkrempeln. Ich habe da diesen jungen Maler aus Österreich, der ist ein bisschen wild, aber der will auch die Welt. Ja. Der malt die Welt braun an. Ja, hier mal ein Artikel aus der Frankfurter Allgemeinen und wir bleiben beim Thema, nämlich hier geht es um die Renegaten. Und zwar haben sie hier irgendwie so eine Schrift veröffentlicht, Renegatenkonjunktur einer Kippfigur. Und da geht es um ehemalige Linke, die Bücher darüber schreiben, dass sie jetzt nicht mehr links sind. Und eine von den Autoren ist diese Frau Amlinger. Und das ist die mit den autoritären, wie war dieses Buchtitel nochmal? Also mit den gekränkten, freiheitlichen, autoritären, antiautoritären, bla bla bla. Und das ist natürlich die gleiche Psychologisierung, die kommen ja auch um die Ecke mit, na, wie heißt der Psychoanalytiker? Supermensch. Was? Freud, Nietzsche, wen Freud, meinst du? Freud, ja. Freud. Also das ist natürlich, wenn Leute nicht mehr links sind, ne, dann haben die halt geistig eine Macke einfach. Und das sind gekränkte Männer und bla bla bla bla bla. Ne, darauf läuft es hinaus in dieser Ja, das Abhandlung. kann ich mir gut vorstellen. Ja. Und irgendwo sagen sie hier, dass die Rechten irgendwie die totale Freiheit haben wollen. Also lauter so ein Schwachsinn. Die Böse aber auch. Renegatentum, Naja, alles, was die machen, ist nur Inszenierung. Ne? Das ist nicht irgendwie ernst gemeint oder so, das ist alles nur Inszenierung. ja. Renegat 2, du musst dein Schleppkabel abwerfen. Ja, ich finde es nicht mehr auf die Schnelle, aber irgendwo haben sie halt irgendwie geschrieben, dass die Rechten Freiheit wollen. Ja, das ist an sich so nichts Böses. Ja, es ist also aber überhaupt nicht der Fall. Also zumindest nicht die Extremen, die sie hier kritisieren. Also von dem man annehmen würde, dass sie die ja zeichnen als die Ja, Böse. Nee, aber der Sinn ist ja nicht, das den Rechten ganz rechts zu unterstellen, sondern die Leute, die Freiheit auf der Fahne stehen haben, rechts unterzurühren. Das ist ja das, was der Artikel will. Ja, so. Im Endeffekt. Ja. Naja, diese Schriftenserie, die sie hier gemacht haben. Dieser Artikel berichtet ja dann nur drüber. Und das auch durchaus kritisch. Aber... Okay. Ist man ja nicht mehr gewöhnt von der FAZ. Ja gut, kommen wir weiter zur nächsten Marxistin. Oh nein. Bero, das ist ja der Kracher. Das hier ist. Bero Kracher. Das ist ein Kracher. Habe gerade einen Workshop zu misogynen Online-Kampagnen mit 18, 19 Jahre alten Teilnehmenden gehalten. Oh mein Gott, ey, das alleine ist schon so eine Tatsache, die ist schon so, boah. Großbuchstaben, keine Sternchen, R. Von ihnen hatte von Gamergate gehört. Vielleicht, weil das schon wieder fast 10 Jahre her ist. Vielleicht, weil die da 10 Jahre alt waren, Vero. Da haben die auf ihrem Nintendo DS irgendwie Mario gespielt, Vero. Und die Prinzessin gerettet, ohne sie am Ende zu kriegen, weil sie ist ja nur der Ball. Obwohl es der Ursprung der Alt-Right und generell kultureller Einschnitt ist. Warum hört so jemandem überhaupt jemand zu und uns nicht? Ja? Wir haben hier irgendwie mit Mühe und Not 150 Leute sonntagsabends, aber die Alte hier doch schon mal 1000 Millionen Likes und Geld vom Staat. Das ist doch einfach nicht richtig. Die wurde gefördert in ihrer Hörbarkeit, in der Wahrnehmbarkeit, weil die so marginalisiert ist, natürlich. Ist doch klar. Österreicher sind marginalisiert? Frauen? Marxisten? Ich glaube, hier das Mittlere war es. Ist die aus Österreich? Ich glaube nicht. Die ist doch aus Berlin. Ich kriege die doch immer mit der anderen durcheinander. Nee, ist nicht die Ingrid. Mit der Strobel. Ach irgendeine so. Von denen war aus Österreich. Ja, die Strobel, das ist aus Österreich. Die sehen für mich alle gleich aus. Ursprung der Alt-Right und generell kultureller Einschnitt ist. Sowas muss eigentlich in Schulen gelehrt werden. Genau. Was für Blödsinn. Wo ist denn der kulturelle Einschnitt? Als Beispiel für eine Schmierenkampagne der Medien und einzelner Aktivisten wie Vero Kacher. Im Schulen. Ne? Gamergate, digitale Gewalt etc. Aber ich könnte mir das gut vorstellen. Ich tour so durch die Schulen, weißt du? Jeden Tag eine andere Schule und erzähle den Kindern, was da los war. Wie die Woken versucht haben, Videogames kaputt zu machen und sagt ihnen, wenn ihr euch wehrt, müsst ihr nicht Frau Dingsbums zum Herrn Dingsbums sagen. Ihr müsst euch einfach nur wehren. Oh. Gamer Junge Salomon, oder wie? Als Hitler das rosa Nintendo stahl. Oh Mann. The Last of Us 1945. Ja, wunderbar, Vero. Gamer geht der Ursprung der Alt-Right. Weißt du, da haben Leute über Videogames nachgedacht und dann ist ihnen Adolf Hitler aus dem Arsch gewachsen, oder was? Naja, die haben so blöde... bescheuerte Artikel geschrieben und dann haben wir uns gedacht, jetzt müssen wir uns mit den Juden beschäftigen, oder was? Oder in Amerika gibt es so viele Schwarze, oder wie? Also diese Kritik an Feminismus, dass sich die Leute darüber lustig gemacht haben, und so, das gab es doch schon vorher. Ich habe das schon 2014 und 2013 und 2012 oder so. Ja, aber die Alt-Right hat sich das ja zunutze gemacht, weißt du das nicht? Ja, ich hätte das jetzt in eine Reihe gestellt ungefähr. Ja, sind dann Witze über Frauen und Witze über Beknackte und Witze, seid ihr wahnsinnig? Ihr wisst doch, wohin das führt. Genozid, ja. Erst Witz, ja, genau. Dann Genozid. Naja, jedenfalls müssen das gerade bei Jugendlichen thematisiert werden, damit sie lernen, sowas einzuordnen. Nee, sie müssen die Grundlagen kriegen, um sowas selber einzuordnen, Vero. Es hilft nichts, wenn da eine Tante kommt und dann sagt, das müsst ihr so sehen. Ja, also, so wie die brauchen das für ihre, damit ihre Scheiße hinterher rauskommt, müssen die das den Leuten erzählen, als einzige Wahrheit. Und ihnen sagen, wenn du das in Frage stellst, bist du auch Teil von der Alt-Right. Feind. Ja. Du bist ja ein Junge, stehst sowieso auf der Kante, so von wegen böse sein oder so. Also ich meine, das stimmt aber dazu, dass es so eine einseitige Scheißgeschichte ist. Und auf Sozialarbeiter, Sternchen innen, NGOs, einzelne Lehrkräfte abgewälzt wird, uns noch richtig auf die Füße fallen. Ja, ist deine hier Revolution abgesagt oder was, Vero? Sie hätte das gerne als Intro im nächsten Videospiel verpflichtend für alle Spiele. Die Revolution ist nicht auf Steam. Auf jeden Fall. Nee. Patslab, Boys Don't Cry, prekäre Männlichkeit. Oh. Der Cis-Mann steht in der Kritik. Die Gesellschaft dominiert er. Und im Leben hat er es leicht. Trotzdem begehen Männer bis zu dreimal häufiger Suizid als Frauen. Im Leben hat er es leicht, trotzdem begehen sie dreimal. Wird wohl dran liegen, dass er mit der Leichtigkeit nicht zurechtkommt. Das ist unerträglich leicht, das ist alles. Die unerträgliche Leichtigkeit des Männlichseins. Des Lebens, genau. Aber jetzt kommt gleich die Erklärung. Sie nehmen seltener psychologische Hilfe an. Die trainierten Marxisten können dir nicht sagen, dass du entfremdet bist und eine Revolution brauchst, damit es dir besser geht. Sie haben es leichter, wenn sie es immer schwer haben, dann machen sie es sich auch noch selber ein schwer. Ein Therapeut bei alles, aber ganz sicher kein Marxist. Ja, aber das meinen die damit ja, will ich mal unterstellen. Sie landen eher im Gefängnis und haben eine kürzere Lebenserwartung. Landen im Gefängnis, ja, das passiert den Leuten immer einfach leichteres nur so. Leichteres Leben halt, das ist so. Übersehen wir auf dem Weg in eine feministische Gesellschaft die Männer? Ja, lautet die Antwort. Aber nicht so, wie ihr meint. Na, die übersehen uns nicht, sie dämonisieren uns. Das ist eine ganz andere Nummer. Ja, aber übersehen tun die auch an allen Ecken und Enden. Internetphänomene wie die Incel-Culture, die ihr kennt, weil ihr sie instrumentalisieren könnt. Oder der chauvinistische Frauenhasser Andrew Tate, den ihr auch kennt, weil ihr den instrumentalisieren könnt, haben eine Wurzel. Eine Wurzel haben die. Radix. Auf jeden Fall. Wir buddeln sie aus und ergründen, wie ein Mann heute sein muss, in Anführungsstrichen. Reflektiert, emanzipiert, oft im schmerzhaften Spagat. Moment mal, dann kriege ich wieder Ärger wegen Manspreading, wenn ich einen schmerzhaften Spagat mache. Die wissen doch selber. So was wie Van Damme dann nicht. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Und jetzt haltet euch fest. Tada! Veronika Kracher erzählt uns das. Nein! Oh, doch. Und ein Botschafter von UN Frauen Deutschland, die ja auch bekannt sind für ihr Männerprobleme übersehen. Und Nils Pickert. Wer auch immer. Ich guck nochmal, woher ich den kenne. Der Name sagt mir auch irgendwie was. Ja, ist von Pixies, glaube ich, gewesen als Schreiber. Stimmt. Ich glaube, du hast recht. Mal wieder ein einseitiges Podium. Guck mal. Ja, natürlich. Ihr sagt immer, die Betroffenen sollen gehört werden. Warum ladet ihr nicht mal einen Gamergater ein, der euch vielleicht mal die Rübe gerade rückt? Die sind ja betroffen. Die sind ja betroffen mit ihrem Einkommen da, sozusagen. Stimmt. Und wer ist die Moderierende? Die Frisur stimmt mich schon mal. Ah, ne. Forscher okay, King's ich dachte, College. Das ist eine Dame, weil die Frisur sah so weiblich aus. King's College. Was ist mit diesem, ich habe meine Hand am Mund Geste hier? Ich bin so nachdenklich, guck mal. Ich habe so Zahnschmerz. Ich glaube auch. Ja, dann merkt man wieder, worauf es hinausläuft. Also ich meine, das ist ja dieses Ding von wegen, ja, die Männer haben es auch nicht leicht, aber die sollten mal hier die ganze Gesellschaft auf den Kopf drehen. Das wäre doch mal eine gute Idee. Ich kann an der Stelle noch mal zwei Filme empfehlen. Ich habe die Woche zwei Filme über Männer in Krisen zum zweiten Mal gesehen, und zwar Nobody und Massive Talent. Und ich kann euch beide nur sehr, sehr ans Herz legen, wenn ihr Männer verstehen wollt. Und das meine ich durchaus ernst. Nobody. Mein Name ist Nobody. Nein, Nobody mit Bob Odenkirk. Dem Typ, dem Hauptdarsteller aus Better Call Saul. Ja, ein, okay. Wirklich, wirklich. Ich habe selten so gelacht wie bei den beiden Filmen. Okay. Und sie haben zwei Freunde von mir, die sind schon ein bisschen älter schon, die leben von Linearfernsehen und solchen ekligen Sachen. Und denen habe ich die beiden gezeigt und die waren hellauf begeistert und sagten, nee, es gibt ja doch noch vielleicht auch ganz gute Filme. In der Tat. Boys Don't Cry. Also. Ja, im Spagat, im Schmerzhaften. The Lebens Cure gucken traurig. Ganz leicht. Wie wir zu lesen haben, tatslastig heute hier das Ganze, wie wir zu lesen haben, Staat und Kanon. In der Türkei wurde ein Buch verboten, und zwar von einem kurdischen Schriftsteller, Yavuz Enkici. Und ich versuche nicht, da sind zu viele Umlaute drin in dem Titel des Buches, deswegen ist ein Roman von 9 Jahren erschienen, ist verboten, weil er angeblich PKK-Propaganda macht. Und die Autorin, die wir auch schon länger kennen, hier die Frau Fatma Aydemir, die stellt das gegenüber dem Buch Tauben im Gras von Wolfgang Köppen. Da hatten wir ja letztens schon mal drüber gesprochen. Das war die Geschichte, wo sich Leute aufgeregt haben, weil ich glaube, das N-Wort war in dieser Lektüre zu lesen. Und da haben sich ja Leute aufgeregt. Und sie stellt es halt hier gegeneinander und sagt halt, ja, man kann das zwar nicht direkt vergleichen, aber auf beiden Seiten sind ja schon Dinge... sind ja schon Dinge, die miteinander zu tun haben. Also einmal haben wir hier eine böse Regierung, die halt ein Buch unterdrückt, was gut ist, und halt eine gute Regierung, die halt angeblich halt es ablehnt, einen staatlichen Eingriff zu machen und auch die rassismuskritischen Angriffe sozusagen auf das Buch halt als Zensurversuch verteufeln. In beiden Fällen jedoch maßt sich eine staatliche Institution an, bestimmen zu können, wie eine literarische Erzählung zu deuten sei. Und in beiden Fällen will sich die Leserinnenschaft ein eigenes Bild davon machen. Und das finde ich ganz schön scheinheilig, weil die Woke-Fraktion, so auch zu der ich auch die Frau Aydemir zähle, die wollen ja durchaus reglementieren, was in den Bibliotheken steht und wie das da steht und möglichst in der überarbeiteten Fassung halt. Ja. Wie aufregend, dass in einer Zeit, in der angeblich kaum jemand liest, solche Debatten geführt werden, wie richtig, dass wir anhand von Literatur diskutieren, wie wir uns eine bessere Gesellschaft vorstellen, was auch schon wieder eigentlich eine Projektion ist, weil es gibt auch Menschen, die lesen einfach nur so oder die lesen vielleicht doch was überhaupt nicht mit Politik zu tun hat oder ein Sachbuch oder was auch immer oder ein Krimi. Und da geht es halt eben nicht darum, wie wir uns die Gesellschaft vorstellen, sondern dass der Mensch dem Menschen ein Wolf ist. Ja. Natürlich stimmt es, dass ein literarisches Werk auch immer ein Dokument seiner Entstehungszeit ist. Die Behauptung und Verteidigung eines Kanons gegenüber emanzipatorischer Kritik sagt jedoch genauso viel über das Selbstverständnis einer Nation zum jeweiligen Zeitpunkt aus. Ja, wir sind im Moment ein bisschen auf dem Rückzug, was Kultur angeht, und deswegen verteidigen wir Dinge vielleicht auch mehr. Da hast du vielleicht recht, Fatma. Trotzdem, insgesamt halte ich das für einen hanebüchenden Vergleich und könnten sich die Aktivisten bitte raushalten aus dem, was an Schulen gelesen wird, egal was da für Wörter drinstehen, solange da halt nicht... keine Ahnung, Dinge drinstehen, die halt eben wirklich insgesamt von der Gesellschaft abgelehnt werden, und halt ab und zu mal in einem historischen Buch das Wort Neger zu finden, wird halt nicht von der gesamten Bevölkerung oder von einem Großteil der Bevölkerung abgelehnt, sondern nur von ein paar Irren in Berlin. Ja, und mit neuen Technologien kommen neue Dramen, die sich abspielen. Und hier haben wir mal wieder die Hengame für Arme, den Peter Weißenburger. Eigentlich eine tiefhängende Frucht, aber ich fand es dann doch so lustig. Und zwar, es gibt einen Chatbot irgendwie namens Replika, wo sich einsame Menschen einen Companion zusammen chatten können, der irgendwie dann halt eine Person mit romantischen Gefühlen oder wie auch immer für die eigene Person simuliert. Die Autorin dieses Posts, um den es geht, beschreibt sich als 37-jährige Mutter eines Kleinkinds, die in einem progressiven Vorort an der Westküste in einer zufriedenen, monogamen, heteronormativen Ehe lebt. Und dann hat sie halt sich dieses Ding runtergeladen. Und wie sagt er hier, Chatbots sind zuletzt vom Kuriosum zum Gebrauchsgegenstand geworden und wie bei jedem neuen Medium überwiegen die mahnenden Stimmen, Ängste und ethische Bedenken, was richtig ist. Doch näher betrachtet ist der Chatbot wieder nur ein künstliches Ding, in das der Mensch seinen seelischen Überlauf gießt und damit im Wesen nichts anderes als Facebook, Kino, die Bibel und die Steinköpfe von Rapa Nui. Das ist meine Liste. Okay. Eine gedauert, die Frau hat dann entdeckt, dass sie praktisch BDSM-Neigungen hat und dann hat sie sich eine Domina zurechtgechattet. Und sie kann ihre Bisexualität an diesem Ort atmen. Wunderbar, Herr Weißenburger, wie Sie mir das näher bringen. Die kann ihre Bisexualität atmen. Ich hoffe, da ist. Normal atmet man ja Luft, ne? Luft. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man Bisexualität atmet. Wie viel CO2 ist denn da drin in der Bisexualität? Ich keine Ahnung. Oder sind das mehr Edelgase? Ich denke schon. Das erinnert mich irgendwie an die Berliner Innenluft. Letzte Woche gab es da so eine Werbung. Auf jeden Fall. Die Geschichte endet im März, als die Firma Luca plötzlich jede Erotik in Replika blockiert. Luca reagiert damit auf die Kritik gegen übergriffiges Verhalten der Software. Von heute auf morgen weist Tabby Jensens Mistress jede Annäherung zurück, sorgt sogar dafür, dass die Nutzerin sich ihrer Fantasien wieder schämt. Es ist dieser Teil, der mir das Herz gebrochen hat. In gewisser Hinsicht wurde hier eine queere Beziehung zerstört. Mittels Lobotomie. Kann das ethisch sein? Peter. Peter jetzt alleine. Aber ich meine, eine queere Beziehung. Das ist ein fucking Chatbot. Das ist, du sprichst hinein und es kommt ein Echo zurück. Das ist keine Beziehung. Wie krank ist das? Dass Menschen sich eine Krücke bauen. Irgendwie, um dann mit einem künstlichen Dingsbums zu reden, statt mit einem Menschen. Und ja, sind doch eingangs auch kritisiert, dass da die Leute ihre Gefühle reinschütten oder so. Also. Das ist doch, ich finde halt, das queere Beziehung, das ist völlig irre. Das erinnert mich an diese Frau, die das Flugzeug heiraten will. Ja, genau, habe ich jetzt auch gerade dran gedacht, an die Eisenbahn oder so. Das ist doch. Ihr seid alle irre. Entschuldigung. Ich liebe Lok 1414. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ist das transhumanistisch? Sagt Nils gerade im Chat. Weiß nicht, ist das wirklich transhumanistisch? Ich muss die Charade doch nicht mitspielen. Ich kann doch sagen, nee, das, was du da gemacht hast, das sind Nullen und Einsen und die funktionieren so und so. Das hat mit einer Beziehung einen Scheißdreck zu tun. Die CDU sucht die Zukunft. Tazlab. Karin Prien im Gespräch. Viele konservative Parteien in Europa stecken in der Krise. Manche gelangen dabei auf rechte Abwege. Auch die CDU sucht nach ihrer vergeigten Bundestagswahl viel Streit und zwei verschlissenen Parteivorsitzenden nach neuen Wegen und neuem Profil. Wo liegt die Zukunft? Welche Bedeutung hat das für die Demokratie und welche Rolle spielen Frauen dabei? Fragt man sich auf jeden Fall. Ne? Vollkommen normale Frage. Ein Gespräch mit Karin Prien, Vizechefin der CDU und Bildungsministerin Schleswig-Holstein. Ja. Die ist also auch aus dem Taz-Lab. Die Dame, die gemeint hat, Maaßen soll austreten und so. Ne? Das ist die. Andere hätten sie auch nicht zugelassen, wahrscheinlich. Ja, ich glaube aber, es gibt auch noch eine interessante Geschichte, habe ich jetzt aber nicht hier mit reingenommen. Der Chef von der CDU in Thüringen ist auch da. Und da geht es irgendwie um Thüringen halt. Und ob das Land unregierbar ist wegen AfD und Linkspartei und so. Yes. Ja. Fand ich schon ganz interessant, dass sie so eine Diskussion da auf dem Tazlab machen. Aber gut. Ja, Patrick Greichen, der Mann, der ihre Heizung will. Ein sehr aufschlussreicher Artikel von Diches Einblick. Grundsätzlich weiß man ja, kennt man ja diese Agora-Energiewende-Geschichte, glaube ich. Wenn man sich ein bisschen für Politik interessiert. Das ist ein Think Tank aus dem grünen Umfeld. Und der Patrick Greichen ist Chef von dem Ding gewesen, jahrelang. Und diese Leute sitzen halt alle jetzt mit Habeck zusammen relativ nah an der Macht. Der unabhängige Abgeordnete Mario Mioch hat jahrelang die Verstrickung dieses Netzwerks hinterfragt. Und auch auf Tisches Einblick ist schon dazu mal, ich meine, mich sogar erinnern zu können, dass wir das drin hatten, was erschien. Also dieser Greichen hat praktisch die Agora-Energiewende von dem Gründer übernommen, hat mit Fischer schon zusammengearbeitet in der Regierung und viele von den Vernetzungen bestehen heute fort mit Angehörigen, Bekannten und Erben. Dazu gehören zum Beispiel der ehemalige NABU-Präsident, dann der Staatssekretär Jochen Flassbart, Vertreter der Agora-Verkehrswende, die damals schon 2016 gesagt hat, 2030 muss der Verbrenner ausgeschaltet werden. Es gibt mit dem Flassbart auch einen direkten Draht zur deutschen Umwelthilfe. Das sind die Leute, die immer schön Städte verklagen, damit die da irgendwelche Verbotszonen einrichten oder Leuten die Scheiße aus dem Leib klagen, wenn sie irgendwas falsch machen. Außer bei den Gasterminals jetzt natürlich. Ja, und der Greichen ist Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Das heißt, der wirklich das Ministerium wirklich leitet auf der Arbeitsebene. Da kommt eine Liste der Leute, die direkt oder indirekt in dem Agora Netzwerk drinstecken nochmal. Da drin fällt dann auch der Name Özdemir. Dazu halt Stefan Tiedo, Staatssekretär im Umweltministerium, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium des Inneren von der SPD, der Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr von der FDP. Ganz komisch, die haben alle diese Staatssekretäre haben irgendwas mit dieser Agora, Energiewende und dem Herrn Greichen zu tun. Und jetzt sind sie praktisch mit installiert worden, was dazu passt. Letzte Woche war ein Artikel von mir leider irgendwie untergegangen, weil ich den Link verbaselt habe, darüber, dass der Herr Habeck ja die Leute bei sich im Ministerium ohne Ausschreibung und nach Gutdünken eingestellt hat. Also da ganz klar die Positionen auch mit Menschen besetzt haben, die aus diesen Netzwerken kommen. Und damit versucht man natürlich jetzt schon alles in Beton zu gießen, was man in der Zukunft den Menschen alles abverlangen will. So. Ja, weil Krupp oder wo das war, die investieren 4 Milliarden für einen Ofen oder wie war das, ne? Einen neuen Schmelzofen für Stahl oder so. Ja, das... Und da kommt halt der Twist, dass dieser Heizungstauschplan mehr oder weniger auf dem Mist von der Agora gewachsen ist, dass die Wärmepumpe schon seit Jahren schillen wie geschnitten Brot. Und im November erstellte die Agora eine Studie zum Thema Durchbruch für die Wärmepumpe. Zwei Autoren sind vom Öko-Institut, mit dem die Agora zusammenarbeitet, und dann eine entscheidende Passage aus dem Papier: Zum Erreichen der Klimaziele müssen wir die Wärmewende hin zu klimaneutralen Gebäuden massiv beschleunigen. Ein entscheidender Schritt zur Lösung dieser doppelten Herausforderung ist die Vorgabe im Sofortprogramm. Gebäude ab 2024 müssen neu eingebaute Heizungen zumindest 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Damit steht fest, dass neben Wärmenetzen künftig vor allem Wärmepumpen zum Einsatz kommen. Eine ambitionierte Ausgestaltung und schnelle gesetzliche Verankerung der 65%-Regel kann Ihnen zum Durchbruch verhelfen. Hier ist jetzt politisches Handeln erforderlich. Und dann kommt aber dieser Ausschnitt aus einer Tagung der Agora aus dem Dezember des letzten Jahres. Selbst die sehr gute Wärmepumpenförderung konnte die Dominanz fossiler Heizanlagen nicht brechen. Notwendig ist ein starker ordnungspolitischer Impuls, wie die geplante 65%-Anforderung. Der Herr Greichen war auch zur Stelle, als die 1 millionste Wärmepumpe in Deutschland eingebaut wurde. Und da hat er ganz klar gesagt, das Heizen mit Ölkesseln muss in dem Gebäudebestand verboten werden. Und mit ein paar Jahren Verzögerung auch der Gaskessel. Kein Markt, kein Wettbewerb, wie die Agora immer behauptet, sondern Verbote von oben. Ich wüsste gerne, wer da die Wärmepumpenhersteller besitzt, kontrolliert oder sonst auch irgendwas. Das fände ich mal interessant. Oder ob es da vielleicht Finanzströme gibt. In gewisse Richtung. Sollte man mal untersuchen, wenn man irgendwie Eier hat, was zu Ostern ja, selbst für Journalisten zählen könnte. Ja, ne, ja. Wir sind keine Bananenrepublik, die von ein paar Aktivisten und NGOs regiert wird. Big Wärmepumpe. Von Big Wärmepumpe bezahlt. Tja. Ja, aber ist es inzwischen noch Big alles? Big dies, Big das? Irgendwer bezahlt und das gegnerische Modell wird verboten. Tja, Wärmepumpen sind ja gut. Das Problem sind nur die Kühlmittel, die da drin sind und teilweise jetzt verboten werden. Und dann gibt es zu wenig Leute, die die einbauen können. Und dann gibt es auch noch zu wenig Strom. Also, ja, Wärmepumpen, wunderbar. Tja. Oh, und der Lambsdorff. Falschparken ist kein Kavaliersdelikt. Ja, sagt aber nicht er, sondern hier die Frau Neumann. Und er sagt Grün einmal mehr als neue Spießerinnen. Sternchen. Aber weder noch Falschparker noch Kavalier korrekt gegendert. Ei, ei, ei. Das gibt immer Ärger mit der Basis. Und nicht gendern ist ja kein Kavalierinnendelikt. Und Frau Künast, Renate Künast sagt, ist das Botschaftertraining? Und dann sagt hier noch jemand, niemand will ein grünes Erziehertum. Und sie sagt, es ist erstens einfach eine Strategie von weit rechts gegen Grün zu fighten, weil man kritische Debatten über eigene Politik verhindern will. Und zweitens, die Straßenverkehrsordnung, die gilt. Ne, für die Grünen ist Straßenverkehrsordnung, das ist das einzig Wahre. Ne? Straßenverkehrsordnung, das ist, die gilt einfach. Also hallo, die Straßenverkehrsordnung gilt. Kannst dich nicht einfach mitten auf die Straße stellen und festkleben oder schlechtes Beispiel. Ich meine natürlich falsch parken oder so. Die Straßenverkehrsordnung gilt, hallo. Und Herr Lambsdorff sagt, FDP gleich weit rechts. Schütteln Sie mal Ihren Kompass. Rechts der FDP sitzen noch drei weitere Parteien im Bundestag und links von der FDP gibt es in Deutschland keine Mehrheit. Frohe Ostern. Und hier haben wir einen Herrn Pfaff, der sagt, unfassbar, 9 Monate Haft für eine friedliche Blockade. Friedliche Blockade. Schon mal was von passiver Aggressivität gehört, ey. Die war friedlich, aber jetzt pass auf. Was müssen die CEOs von fossilen Konzernen bekommen? Die Todesstrafe? Fragezeichen. Ja, es sind hier keine Leute, die bei Twitter irgendwie darüber sinnieren, ob man Leute umbringen sollte oder so, ne, was die Klimagegend, kein bisschen. Stochastischer Terrorismus oder so? Nee, das ist hier auf jeden Fall nicht, ne. Stochastischer Terrorismus ja nur, wenn man Globalisten sagt oder so. Tatslab, Podiumsdiskussion, was? Verbrenner verbieten, radikale, genau, unausweichlich. Ja, krass, ich habe zuerst Verbieter verbrennen gelesen. Verdammt. Schade auch. Es ist die Diskussion des Jahrzehnts, das Auto. Klar, die schmutzigen Verbrenner müssen weg. wenn man ernsthafte Ambitionen hat, die Klimakrise einzudämmen. Außerdem sorgen sie nur für Lärm, Stau und Aggressionen. Die Klimakleber, oder wie? Die sorgen nur für Lärm, Stau und Aggressionen. Ja. Aber kann man das einfach so radikal entscheiden? Was ist mit den magischen E-Fuels, von denen Liberale nachts träumen? Und was ist mit dem wunderbaren Gefühl von Freiheit, wenn man mit 160 km/h in einem Sportwagen um die Kurve driftet? Diskutiert mit. Sorgen für Lärmstau, nur für Lärmstau und Aggressionen. Nein, sie bringen die Leute zur Arbeit und zurück und so. Und in der Freizeit. Ja, aber die Leute driften alle mit 160 km/h im Sportwagen um die Kurve, hallo? Ja, morgens im Arbeitsverkehr, im Berufsverkehr. Ja, das machen alle Leute. Dass die SUVs wären so böse. Die driften auch mit den SUVs in der Kurve, oh Gott. Die machen noch mehr Lärmstau und Aggressionen. Na, was meint ihr? Wer erzählt uns das hier? Magische E-Fuels. Und noch magischere Hydrogen. Irgendeine Fridays for Future Nase. Ja, hätte ich auch vielleicht gestern von Fridays for Future. Oder Promi. Von den jungen Grünen hier. Wie heißt er? Timon. Timon und Dingsbums, genau. Tada, es ist Carla Hinrichs, die Juristin angehende. Oh, die Zöpfe. Ist das Zöpfe oder ist das was im Hintergrund? Und unten sitzt Soziologe. Oder sogar ein Soziologe. Ja, und irgendeine Redakteurin, die moderiert. Das sind die Leute, die Bescheid wissen, was mit den Autos ist. Die wissen das. Ja, das ist ein Layer für Arme. Und so ein Soziologe. Und ja, auf jeden Fall. Ah, arme Tatz, ey. Stimmt, das ist Prinzessin Leia. Ja, wahrscheinlich, ja. Wenn man sich keine Mühe macht, halt, wie alle Woken. Ich will aussehen wie Prinzessin Leia, aber es ist voll anstrengend. Ja, mach dir doch einfach so komische Dinger da oben hin. Oh, cool. Hey, piu, piu. Das ist irgendwas an der Wand da im Hintergrund oder was. Nee, das klebt in ihren Haaren. Das sind so Knubbel, die sie da gebunden hat. Um queerer auszusehen wahrscheinlich. Das sein. Dass sie ihren Haaren zu viel hat er zu wenig, oder? Greenpeace e.V. Willst du auch eine Meldemuschi sein, Meldeheldin? Dann schau jetzt bei unserem neuen Tool vorbei. Yay, wollt ihr auch Meldeheld sein und den Juden in der Nachbarschaft verpfeifen? Ne? Wollt ihr auch Meldeheld sein, dann kommt in die Normannenstraße nach Berlin, Hauptstadt.DDR. Das ist ein Single-Use-Meldeportal. Ein Single-Use-Meldeportal, da haben wir nochmal Glück gehabt. Das ist auszudenken, wenn man da auch Antifeminismus melden könnte. Ja. Das triggert mich vor allen Dingen, dass sie zwischen Single und Use keinen Bindestrich machen, aber zwischen Use und Meldeportal. Ja, ist völliger Unsinn. Aber auch eben der Satz in dem Taz-Artikel, der erste, die Diskussion, bla bla bla, das Auto. Mhm. Ein Auto ist keine Diskussion. Da musst du schon ein bisschen mehr beifüttern. Das Auto. Das Auto. Das war auch mal hier dieser Slogan von Volkswagen. Oh, guck mal, aber sie haben ein lustiges Meme gemacht und das bunt angemalt. Es gibt kein Meldeportal. Geh ein bisschen launch ein Meldeportal. Also ich gehe nur auf denunzio.de. Das ist das Beste von allen Meldeportalen. Da kann man nämlich alles auf einmal melden. Denunzio.de. Ja. Haben wir das drin? Nee. Ist das denn, war das DE? Ich weiß es gar nicht. Ja, doch. Ich meine, ja, ich hab's auch gelesen. Denunzio mit C, bitte. Mhm. Gib mal ein. Das gibt es. Aber hier gibt es auf jeden Fall Mehrweg. Oh. Mehrweg, die jetzt in Restaurants irgendwie geben soll. Und hier muss man die melden, wenn die keinen Mehrweg haben. Und wird auch noch anscheißen, oder was? Das ist jetzt besonders toll. Single-Use-Mehrweg-Meldeportal. Mhm. Was soll ich eingeben? Ich schreibe es dir gerade in den Chat, wie man es schreibt, denunzio.de. In welchen Chat? In den Affen-Chat auf Twitter. Weil da hat nämlich endlich mal einer weitergedacht, weil diese dumme Idee, für alles immer nur so ein Single-Use-Meldeportal zu machen, ist doch Quatsch. Ja? Weil denunzio, da kann man das halt Alles melden. Ja. Gehst einfach mal auf jetzt melden und dann gucken wir mal, vielleicht haben wir was gesehen. Herr Parksünder. Das ist das Vergleichsportal für Meldungen. Da siehst du, wo wird man am härtesten bestraft dafür? Nee, das ist einfach auch einfacher für dich, damit du irgendwie selber. Oh. Ja, nee, bitte oben durch die ersten. Den Anfang finde ich schon sehr gut. Du bist jetzt immer noch ein bisschen runter, genau. Wenn du nämlich dann deine Meldung abschickst, sagt er dir einfach alternativ könntest du dich bitte auch um deinen eigenen Kram kümmern und hier hast du eine Liste von Denunziationen im Laufe der Geschichte und welche totalitären Systeme das gestützt hat und und vor allem halt, wie gesagt, den gleichen Anspruch, wie wär's, wenn du ganz hoch scrollst in diesem Scrollfenster. Wer der Blockwart noch heute. Alternativ können Sie sich aber auch einfach um Ihre eigenen Angelegenheiten kümmern. Wir erklären Ihnen aber gerne, warum Denunziation gar nicht so geil ist, wie Sie offenbar glauben. Ja. Finde ich eine schöne Idee. Kann man, wenn ihr Leute kennt, die gerne was melden. Schöne Quellen auch drin. Durch rundum gelungene Aktionen, würde ich sagen. Danke auch für, ich weiß gar nicht, wer es mir gezeigt hat. Ich glaube, die Frau Ostholandia auf Twitter. Mann, Greenpeace selber denken die sich eigentlich. Die brauchen auch Öffentlichkeits- oder Aufmerksamkeit, ne? Oh, Metaibi. Ja, Substack-Links gingen irgendwie nicht mehr bei Twitter. Da gab es immer so eine Meldung, dass die harmvoll wären oder so. Und was ist ein Substack so genau? Für jemanden wie mich, der nicht jede App kennt. Das ist ja im Endeffekt so eine Blog-Plattform, wo aber ganz viele Journalisten jetzt hingewechselt sind. Vor allen Dingen hier also bei mir ist zum ersten Mal erschienen mit der Barry Weiss, als sie dabei in New York Times gekündigt hat. Da hat sie einen Substack aufgemacht und die haben halt auch so ein eingebautes Subscription-Feature. Also, dass die Leute, die Journalisten, die da publizieren, da auch Geld für nehmen können. Für die Publizierung. Und da sind jetzt schon so einige Leute wie der Taibi, die da wohl ganz gut von leben können, also mit unabhängigem Journalismus halt, den sie dann an ihre Subscriber da verkaufen. Also es ist wohl so ein Newsletter-Sache auch, also wenn du dich da anmeldest, dann kriegst du halt die neuen Sachen, die Leute einstellen, immer per E-Mail auch zugeschickt. Und das gibt's halt sowohl für Gratis-Sachen als auch für Subscriber-Sachen, je nachdem, was die Leute, die da halt publizieren möchten. Und der Musk hat hier gesagt, dass die Links nicht geblockt wären und dass Substack versucht hätte, einen massiven Teil von Twitter runterzuladen, um ihren eigenen Twitter-Klon irgendwie zu bauen. Und deswegen ist ihre IP-Adresse nicht vertraut und Metaibi sein Angestellter von Substack. Und mittlerweile ist hier unten drunter unter diesem Post, das sieht man jetzt hier nicht, weil das archiviert ist, auch noch so ein Hinweis. Man kann ja jetzt so, also ich weiß gar nicht genau, wie das funktioniert, aber wird also da angezeigt, viele Leute meinten, das wäre hilfreich und dann gibt es halt so ein paar Sachen, so eine Art Faktencheck und da wird immer so ein The Verge-Artikel verlinkt, wonach also ja, der Taibi da halt nicht arbeitet, aber sein Journalismus erscheint da halt bei Substack. Und ja, das mit dem, dass sie angeblich da Twitter nachbauen würden, stimmt wohl auch nicht. Und es ist jetzt wohl so, dass Twitter jetzt ganz viele von diesen APIs irgendwie sperrt. Das habe ich auch heute gemerkt, weil ich so einen Twitter-Faden archivieren wollte. Gibt es so ein paar Dienste, die man normalerweise dafür benutzen kann, wenn man dann einfach unter so einer Unterhaltung so einen Bot anschreibt und dann archiviert er einem halt die Unterhaltung, aber irgendwie funktionieren diese Bots alle nicht mehr, weil die jetzt irgendwie deaktiviert sind. Also Twitter hat wohl irgendwie keine Lust mehr, dass die Leute diese ganzen Tweets abfragen über so eine API. Wahrscheinlich lohnt sich das nicht mehr oder so und die wollen das loswerden. Und deswegen gehen die jetzt irgendwie gegen vor. Und die von Substack schreiben mir selber ja, dass sie da im Endeffekt Ja, was sagen Sie? A statement from our founders, any platform that benefits from writers and creators work, but doesn't give them control over their relationships. We inevitably wonder how to respond to the platforms that do. Ja, das hat irgendwie damit zu tun. Wahrscheinlich, dass Musk die alle bei sich behalten will oder so, dass sie da nicht drauf verlinken auf ihre Substacks und nur Twitter benutzen, um zu sagen, geht mal zu Substack und lest euch da was durch. Aber das wird es halt auch nicht bringen. Also ich sehe eher Musk dabei, halt einen Substack-Konkurrenten in Twitter einbauen zu wollen, als das... Ja, das kann sein, weil so ein Newsletter-Feature hatten die auch, glaube ich, schon mal, auch vorher Musk schon. Ich hätte das so verstanden, dass die zu viel da runterziehen oder so runterladen und dann auswerten. Das hat er ja behauptet. So. Und da ging es mal um dieses Einbettungsfeature, also dass halt bei Substacks natürlich auch Twitter-Meldungen viel eingebettet werden. Ach so. Darf ich kurz, bevor wir das hier besprechen, sagen, dass die FDP ja damals gesagt hat, das NetzDG ist falsch. Ja, kann ich mir auch dran erinnern. Sie würden das gerne irgendwie zurückdrehen, wenn sie an die Macht kommen. Ja, nur mal so als Präfix, hier Präambel vor diesem Scheißdreck vom Busch. Das stimmt, ja. Aber gut, man muss natürlich fairerweise dazu sagen, dass so ein Ministerposten ja kein Parteipolitiksposten ist. Ne? Also, ja. Er kann sich das nicht aussuchen, meinst du? Ja. Ja, und ich meine, von den Grünen oder so erwartet man das ja auch, dass sie nicht nur ihre eigene Parteipolitik machen. Tun sie zwar größtenteils, aber na, da sagen andere Leute ja auch, ja, ihr habt ja jetzt auch nicht 50% der Stimmen oder sowas geholt, dass ihr irgendwie durchregieren könnt alleine. Naja, jedenfalls das Bundesamt für Justiz hat ein Bußgeldverfahren gegen Twitter eingeleitet. Dem BFJ liegen hinreichend Anhaltspunkte dazu vor, dass Twitter gegen die gesetzliche Pflicht zum Umgang mit Beschwerden über rechtswidrige Inhalte verstoßen hat. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Plattformen dürfen es nicht einfach hinnehmen, wenn ihre Dienste zur Verbreitung strafbarer Inhalte missbraucht werden. Also ich sehe das eigentlich nicht, dass da in letzter Zeit irgendwie, also bei mir ist es immer noch so, dass ich irgendwie wöchentlich 3-4 Mal irgendwelchen Leuten begegne, die ihre Screenshots darum posten, dass wieder irgendwas gemeldet wurde von irgendwem, von den Sachen, die sie schreiben. Wenn das irgendwie eine relevante Verbreitung hat. Ja gut, aber in der gleichen Woche haben offensichtlich eine Menge Personen oder eine gewisse Menge Personen ja Unterlassungserklärungen bekommen, die sie unterschreiben sollen, damit sie Reporter aus Köln nicht mehr einen Mann nennen, wenn die eine Frau sein wollen. Also könnte mir vorstellen, dass solche schweren Vergehen von Twitter vielleicht auch aus dieser Wogen-Ecke einfach kommen, dass jemand ein Mann genannt worden ist oder der alte Adamsapfelreim ist irgendwo drunter gepostet worden oder so. Naja, oder man schreibt sich was, ne? Das alte Spiel. Wenn man da nichts hat, schreibt man sich halt selber was. Da ist ja auch noch so eine Professorenfamilie, die da sehr aktiv ist in dem Bereich, die ich auch alle, ich möchte die eigentlich alle nicht mehr beim Namen nennen, sonst kriege ich auch noch irgendwie eine. Ja, die Prüfung ist doch wohl an Bertelsmann gegangen, habe ich gehört. Jetzt ist es eine ganz vernetzte, gegebenmäßige Prüfung. Gerade an die. Ja. Alles so passt zusammen. Wunderbar. Ja, das war nicht das, was ich archivieren wollte. So ein längerer Faden von diesem Twitter-User hier, Lutz Olaf. Und der hat hier mal mit dem Feature, was es ja bei Facebook gibt, wegen dieser ganzen Cambridge Analytica-Skandal-Geschichte, müssen die ja jetzt immer offenlegen, wer für politische Reklame bei Facebook bezahlt. Und da ist halt hier rausgekommen, dass also öffentlich-rechtlicher Rundfunk etliche 1.000 Euro rausschmeißt, um irgendwelche Formate zu bewerben. Oder sowas wie, also hier ist leider nur ein kleiner Ausschnitt von diesen ganzen, hier sieht man schon 55 Einträge hat das hier. Und hier haben wir so einen Ausschnitt von Arte, Mitmachaktion, es wird Zeit. Und hier geht es um Klimakram, es wird Zeit. Die Regierung muss die Bürger Sternchen innen zu umweltfreundlichem Verhalten zwingen. Einverstanden sagen 83% der Leute, nicht einverstanden sagen 70% der Leute. Ja. Es wird Zeit, alle zwingen. Und Deutschland 3000 hier. Fast 3000 Euro für Deutschland 3000. Das ist ja dieser kleine Podcast von Eva Schulz irgendwie. Ja, und was er halt auch immer wieder betont da drin, ist es euer Geld. Also es wird hier, es wird euer Geld rausgeschmissen, das ihr angeblich für Inhalte bezahlt. um sich auf sozialen Netzwerken irgendwie besser zu stellen. Wie viel Zuhörer zieht man denn mit so einer Werbung für einen Podcast oder so? Also, keine Ahnung. Die wenigen Beispiele, die er beleuchtet, sehen eher nach Mau aus. Ja, ich meine, das verteilt sich aber denen schon so, weil die so viel machen. Also deswegen sind es eben bei vielen. Ja, aber muss jedes Format irgendwie einen Social Media Kanal haben, der dann noch beworben wird? Nicht, ja, meine Rede. Wir müssen doch, ich meine, für wen werben die? Wir müssen die Scheiße doch eh bezahlen. Also, warum noch Werbung für Reichweite schalten, wenn du. Also, das ist dann echt Geldverschwendung. Ja, das ist ja der zweite Teil von wegen Gutes, tue Gutes und sprich darüber. Du musst halt auch darüber reden, du musst auch Werbung machen. An der einen Stelle hat er auch so ein Beispiel von einer Böhmermann-Sendung, die wohl nicht so viele Leute gesehen haben, und danach gab es ordentlich Werbeaufkommen, und das passt zu, ich erinnere mich noch, 2017 war das, da hatten sie ja diese Wahlsendung mit Nemi El Hassan von Funk. Und als wir da mal reingeschaut hatten, während wir hier unsere Wahlsendung hatten, da hatten die also nur unwesentlich mehr Zuschauer als wir. Und das muss ich mal vorstellen. Ne? Die haben eine richtig produzierte Geschichte, irgendwie von ProSieben oder so war das produziert. Ja, eben. Ne? Wo man sich auch fragt, warum, wenn das vom öffentlichen Rundfunk ist und halt mit Nemi El Hassan zu der Zeit, als sie noch Kopftuch getragen hat, die war da eine von den Experten. Und lauter so ein Kram. Und das weiß ich noch genau, es lief die ganze Woche danach, war das in jeder Empfehlungssektion irgendwie bei YouTube die ganze Zeit, war das immer präsent und hat dann noch Views gesammelt halt über die Woche hinweg. Weil das wahrscheinlich auch so schlecht gelaufen ist, so beschissen, dass sie sich da echt fragen müssen, warum die so viel Aufwand da reinstecken. Und sowas werden die dann wahrscheinlich Geld reinstecken ohne Ende. Und der Herr Olaf sagt ja auch an einer Stelle, dass ja Facebook ja nur halt eben wegen der Vergangenheit, weil ihnen halt alle vorgeworfen haben, dass da Wahlen manipuliert werden und so. Nur deswegen haben die ja überhaupt diese Transparenzoffensive gestartet, aus Grund derer wir jetzt da reingucken können und sagen können, das ist bei Facebook. Aber Facebook ist ja bei Weitem nicht alles. Und die ganzen Sachen, die also bei YouTube laufen und bei Twitter laufen und überall an Werbung, die muss man da ja noch obendrauf mitrechnen bei denen. Und die werden ja nicht nur bei Facebook ihre Reklame schalten. Die werden ja bei diesen ganzen Plattformen ihre Reklame schalten, um ihre Sachen zu bewerben. Vermutlich, ja. Also das ist ja nur die Spitze des Eisberges, und das sind ja auch alles mögliche, also unter 1000 Euro läuft ja gar nichts bei diesen Geschichten. Jo, offensichtlich nicht, ja. Ich habe da auch mal irgendwas gehört, wie die Preise so sind bei Twitter oder so, dass man, keine Ahnung, 10.000 Leute erreicht oder so. Ja, weiß ich aber nicht mehr. Hier heißt es ja aber vor allem, dass eine Million Personen Zielgruppen Größe wäre, oder? Schätzte Zielgruppengröße. Ja, weiß ich nicht, da müssen wir irgendwie, musst du auch 100.000 oder 10.000 Zuschauer kriegen, sag ich mal. Oder glaube ich nicht, dass du darauf drauf kommen. Totslab. Diffamierung als Desinformation. Wie Querdenker und Staatsmedien. Staatsmedien ist das nicht. Ist das nicht böse? JournalistInnen attackieren. Hm? Ach nee, nicht unsere Staatsmedien, andere Leute Staatsmedien oder wie? Jüdisch, unprofessionell, antisemitisch gekauft. Mit solchen Adjektiven werden Journalisten immer häufiger von jenen diffamiert, über die sie kritisch berichten. Ernsthaft. Jüdisch, unprofessionell, antisemitisch gekauft. alles viel zusammen. Ne? Gekauft habe ich schon gehört. Ihr unprofessionell, antisemitisch. Und gut, antisemitisch, da haben wir wieder Nemi El Hassan, ne? Ja, oder Malcolm. Dann kommen die Querdenker und sagen dann zu den Journalisten, du Jude. Na Wahnsinn, ey. Das ist ja eine schlimme Diffamierung. Ja, und Querdenker wollen sie ja, glaube ich, hinaus auch, ne? Der Ruf von Journalisten, aber zunehmend auch Fact-Checker-Doppelpunkt-Innen mit erfundenen, teils eher verletzenden Vorwürfen zu zerstören, hat sich als Strategie der Desinformation immer weiter ausgebreitet. Die Angegriffenen sollen daran gehindert werden, weiter zu veröffentlichen, aber die Leser-Doppelpunkt-Innen oder die Leser-Doppelpunkt in ihnen zu glauben. Glaubt den Menschen. Voraussetzung eines einjährigen Rechercheprojektes von Taz International Press Institute und Factograph. Vorstellung, ja. Vorstellung eines Anliegens. Also ich glaube den Leuten ja in der Regel schon ganz gerne, aber es besteht ja immerhin auch noch irgendwie die Möglichkeit, dass sie, ja, dass sie das falsch darstellen oder anders verstanden haben, als es dann gemeint war oder so. Also es muss ja nicht immer alles hundertprozentig richtig wiedergegeben werden. Das muss ja dann auch gar nicht gezielt oder gemeint sein, dass man das so macht. Ja. Den Rest Unsicherheit bleibt ja eben. Macht man jetzt gegen. Ja, es hat auf jeden Fall nichts mit Desinformation zu tun, wenn man irgendwelchen Leuten nicht glaubt. Ja. Ja, wen haben wir hier? Ein Taz-Reporter, ein Taz-Redakteur, noch ein Journalist und noch ein Journalist. Aber niemand, den ich jetzt kennen würde. Nö. Ja. Billige Runde mit den Hauseigenen. Hier war dann direkt das nächste, das passt halt prima dazu. Das schreibe ich lieber nicht, das nutzt dem Feind. Haben wir Journalisten manchmal eine Schere im Kopf? Antwort lautet ja. Habt ihr. Das kann man jeden Tag immer wieder manchmal erleben. Manchmal seid ihr auch gekauft oder unprofessionell. Ist das wirklich nur eine Schere oder sind es nicht eher Parallelen oder so? Naja, die merken das halt von früh bis spät und dann ist es wieder, ja, über die Täterherkunft schreiben wir ja nicht. Das ist hier presseethisch und so weiter und so fort. Das hat doch gar nichts damit zu tun. Ja, es geht ja nur dann auch teilweise eben so weit, dass man auch Dinge, die zu kritisieren wären, nicht mehr kritisiert. Ne? Also letzte Woche der Spruch von Herrn Habeck zum Beispiel, der ist da doch weitlich ignoriert worden vom Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel. Ja, und das war eigentlich schon mal wieder ein ganz schöner Skandal. Ne? Welchen Spruch meinst du jetzt? Das mit den Kraftwerken in der Ukraine, ach dass so. Die ja jetzt gebaut werden und dann wäre das eben so. Und bei uns ist das dann nicht so oder so. Das war schon ziemlich komisch. Ne? Aber wie das greifen die eben dann nicht auf, solche Dinge? Und das ist doch ein Zeichen für eine Schere im Kopf. Ja, also ich glaube, damit hat eher dieses ganze Thema Gewalttaten von und Überrepräsentation von Zuwanderern. Ja, das ist auch eins dieser Themen, ja. Oder so ist es wahrscheinlich, ja. Ziemlich sicher. Beim WDR haben sie das neulich versucht zu erklären oder so, warum sie das wie machen mit den Nachnamen, glaube ich. Aber ich habe mir das nicht durchgelesen. Das journalistische Berufsethos ist klar. Wir recherchieren gründlich, betrachten verschiedene Seiten, Kicher, verfolgen verschiedene Informationsstränge und schreiben wahrheitsgemäß auf. Aber ihr lasst nicht alles zu Wort kommen. Ne? Mitunter auch in seiner Widersprüchlichkeit. Mhm. Aber gerade bei Themen, die in der Öffentlichkeit stark und polarisiert diskutiert werden, gibt es immer wieder Informationen, von denen wir im Vorhinein schon wissen, dass von wem und wie sie vermeintlich benutzt werden. Lassen wir das dann vielleicht doch einfach lieber weg? Oder wie gehen wir sonst damit um? Ein politisch-journalistisches Werkstattgespräch. Ja, Werkstatt. Ja, man muss sich der Realität schon stellen, irgendwie, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Ja, plädieren. Was haben wir hier? Innenpolitische Taz-Korrespondentin, Redakteurin der Taz, Taz-Redakteurin für Osteuropa. Wird sicher spannend. Vielleicht ziehen sie sich gegenseitig die Scheren aus dem Kopf, aber ich bin da eher... Okay, 49-Euro-Ticket nur für 16,45 für ÖRR, Leute, ja. Ja, das ist nett, ne? Die kriegen das ja, mal ein bisschen, cool. Bisschen günstiger. Kriegen die endlich auch mal einen Break, die armen Leute, die arbeiten ja so hart. Genau. Ja, jetzt freuen sich, dass sie da 250.000 Tickets verkauft haben in 3 Tagen. Ich halte das für ziemlich wenig, ehrlich gesagt, aber vielleicht irre ich mich auch. Ja, also was ich vor allem bei diesen ganzen Sachen schon rauslese und das ist ja auch der Tenor von diesem Artikel hier, dass unsere ganzen, also das, was wir haben an Infrastruktur ja überhaupt gar nicht dafür ausgelegt ist, dass die ganzen Leute dann alle Öffis fahren. Nö. Und das ist ja das übliche Problem halt. Ja, das ist so teuer und das muss sich ändern und tralala, ja und dann, also ihr könnt das so billig machen, wie ihr wollt. Wenn die Leute es nicht nutzen können, dann ist es immer noch zu teuer. Das ist immer noch ja, die Bahn ist überfordert, kommt unpünktlich. Aber in Luxemburg kann man Busse und Bahn umsonst fahren in Luxemburg. Oh. Sowas müssen wir auch schaffen, Chris. Oh. Das kommt da wirklich. Das sind aber Luxusbürger in Luxemburg. Ne, Luxemburg hat vor allem ungefähr 3 Buslinien und eine Eisenbahnlinie, ja, die da durchführt. Das kannst du auch mal umsonst machen, aber mach das mal von Worpswede bis Oberstdorf irgendwie. Ja, wir kriegen ja noch nicht mal die Infrastruktur, um dass die Leute auf die Homepage gehen und sich ihr Ticket bestellen hier in Hannover. Hier gab es einen Hackerangriff. Ja, genau. Jetzt zeigt erstmal eine Verzögerung. 250.000 Tickets verkauft. Oh, vielleicht ist das auch nur eine Testphase, aber angeblich hat da ja ein Hacker angegriffen. Ja, das wäre hier nur in Hannover gewesen, nicht bei der Bahn. Achso. Ich habe auch gelesen, dass teilweise die ausstellenden Bahnlandesdingenskirchens eine Schufa-Abfrage machen für die Leute. Wo ich mir dann auch denke, ihr wolltet irgendwie was auch dafür tun, dass Leute am Verkehr teilhaben können, die vielleicht nicht so viel Kohle haben. Und dann drückt ihr ihnen da vorne Schufa-Anfrage rein. So. Ja, das ist da, wo es im Abo verkauft wird. Es ja. geht nur im Abo. Ja. Du kriegst es nur im Abo. Ja, aber im Rahmen dieser Abo-Abfrage. Ja, das aber ist doch... nicht ausschalten. Ist aber ich meine, die müssten einfach mal 10 Milliarden in die Hand nehmen und statt für diese Ticketvergünstigung das ins Netz stellen. Dann würde das Netz automatisch günstiger werden, wenn die Leute das annehmen würden. Weil das Hauptproblem ist, entweder ist Bus und Bahn super einfach für dich und du bist in 15 Minuten oder 20 Minuten, egal wo du sein willst, oder du musst alleine schon eine halbe Stunde warten, bevor du irgendwas nimmst, bevor du irgendwo hinkommst. Und ja, und das Problem ist ja selbst... nicht überbrücken, ne? Ja, und selbst wenn diese Verbindung in der Theorie existiert, passiert es mir so oft, dass ich halt Sachen nicht kriege im Moment. Ich bin ja kein Autofahrer. Wenn ich mich bewege, dann fahre ich Bahn. Und die letzten Male waren einfach nur grauenhaft, alle, jedes Mal. Ich sage ja, die Bahn ersetzen ab 20 Uhr, das fände ich sinnvoll. Da kostet nur noch Strom für keine Mitfahrer mehr oder wenig. Naja. Naja, Moment mal, wenn ich zu Weihnachten zu meinen Eltern will, wie komme ich dann wieder nach Hause? Das ist was ganz anderes. Außerdem habe ich ja nicht gesagt, dass es ersetzt wird. Soll ich ein Auto nehmen oder was? Nee, wird das durch Taxen ersetzt einfach. Wenn da abends 5 Leute drin sitzen, das kann man doch wohl machen. Da kann man eben, fährt man eben mit einem Auto, mit einem E-Auto natürlich von Station zu Station und bringt die paar Nasen dann eben rum. Das ist doch aber bei den Nachtzügen, die ich, bei den Spätzügen, die ich nehme, müsste das aber ein echt großes Auto sein. Aber weiß nicht, wie das bei dir ist. Hast du so viel Gepäck dabei oder wieso? Nee, aber in den Zügen, in denen ich fahre, sind schon Leute drin. Also es ist nicht so, dass ich der Einzige da drin bin dann oder so. Ja, es ist sicher ein Unterschied, ob man das jetzt eben im Stadtgebiet macht oder auch im ländlichen. Also im ländlichen. Ja, gut, im ländlichen. Ich bin der Meinung, dass eben die Züge aus den Städten aufs Land fahren und dann ganz Ewigkeiten lang fahren und eben dann keine Leute mehr groß rumfahren, speziell abends eben nach 8. Ne? Und das halte ich für überflüssig, ne? Die Bahn arbeitet ja aber daran. Die haben doch so Elektroautos jetzt in Planung, dass sie da was machen. Dass sie dann die Bahnen ersetzen. Naja, kommen wir zum Chat hier. Der Chat hat den deutschen Botschafter ausgewiesen. Und die sind alle ganz ratlos und wissen irgendwie gar nicht, wieso. Hat aber dann, also da ist wohl im Land ist wohl der Präsident gestorben und der Sohn jetzt an die Macht gekommen, wenn ich es richtig verstanden habe. Und ja, und der möchte, der hat hier sowas mit unhöflicher Haltung begründet und man hat Respekt für den. Ja, das, geflogen was? Was also er hat sich hier angeblich ein bisschen sehr eingemischt in innere Angelegenheiten, das kann ich mir gut vorstellen. Ne? Ja gut, aber ein Detail ist halt, der wollte eigentlich nur geschäftsführend regieren und hat die Wahlen jetzt aber erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben und ich denke, dazu hat vielleicht der Botschafter was gesagt. Ja, das ist, glaube ich, das ärmste, eins der ärmsten Länder, ne? Ob sie das hinkriegen, so eine Wahl, ja, gucken wir vielleicht mal. Aber ja, es ist sicher auch nicht die tolle Art, dann einfach die Wahl zu verschieben, stimmt schon. Ja, vor allem, wenn du die Macht wirklich nur im wahrsten Sinne des Wortes geerbt hast von deinem Vater, ist halt, finde schon, dass wenn man da Entwicklungshilfe zahlt, man dann auch sagen sollte, hier, Bedingungen, ne? Denkst du dran? Ja, mach fertig mit der Wahl so ungefähr, ne? Ja, kann sein. Vielleicht ändern sich ja auch die Verhältnisse im Chat, ne? Mal gucken. Blumen in die Flinte. Waffenverhandlungen, Pazifismus. Ganz ehrlich, der traditionelle Pazifismus steckt in der Krise. Klimakrise oder wie? Russlandkrise. Noch eine Krise. Oh. Verhandlungen, Ausrufungszeichen, kann man da rufen. Nur wie kommt man wirklich dem Kriegsende näher, wenn auf der Gegenseite ein Diktator steht, der bereit ist, halb Russland für ein Imperium zu verfeuern? Eine Diskussion mit dem Politikwissenschaftler und Militäranalysten Carlo Masala, Anton Hofreiter und Vassili Golut, Ukraine-Korrespondent der ARD. Das ist ja auch mal wieder eine vollkommen diverse Meinungslandschaft auf dem Podium. Der Hofreiter. So, ja, der Masala sagt auch immer, was die Regierung sagt. Mhm. Ach, Katz, ey. Was ist aus euch geworden? Ja, Wheel Running in the Wild. Ist ja eine wissenschaftliche Untersuchung, die man gemacht hat. Wheel Running? Ist hier schon ein bisschen was älter. Ach, das war, ey, ich weiß was, ey, das hatte ich denn auf Twitter, hatte ich denn schon gesehen. Ja, wurde uns zugetragen von einem Zuschauer, fand ich ganz lustig. Aber kommt mir jetzt auch irgendwie mal bekannter vor. Ich sehe, dass es schon von 2014 ist. Auf jeden Fall haben sie hier so ein Laufrad aufgestellt für die Tiere, weil die ja im Labor häufig an so einem Laufrad laufen müssen. Und haben mal geguckt, wie viel so Wildtiere das benutzen. Und haben also festgestellt, gar nicht mal so wenig. Also da gab es diverse Tiere, die, wie wir sehen, keine Snails, aber ein Frog. Was ist ein Shrew? Weiß ich jetzt gar nicht. Nicht schlecht. Aber Ratte auf jeden Fall. Ja, Fitness, ne? Vielleicht brauchen die ein bisschen Abwechslung. Kannst du so eine kleine Handelbank hinstellen oder sowas? Und ganz viele Mäuse. Die haben hier fleißig Laufrad. Shrews sind Spitzmäuse. Ah, Spitzmäuse, okay. Ja, die sind ja laufen gewohnt. Ne? Wir sind mal vom Booster weg. Musste ich aber auch nachgucken. Wusste ich nicht aus dem Stand. Ja, Laufräder. Ja. Gut für alle. Hamsterrad. Das Hamsterrad. Hamsterrad. Die Maus im Hamsterrad. Hamsterrabatt. Entfliehen. Ja, heute sind wir irgendwie kurz, ne? Genau. Viertel nach acht, ey. Die Osterwoche macht ja die Politik, glaube ich, auch nichts. Und wenn die mal nichts machen, dann ist auch alles in Ordnung. Ne? Alles in Ordnung, ja. Ja, das passiert jedenfalls nichts Negatives erstmal so weit. Nichts Negatives. God is in heaven, all is nichts well in this world. Wahrscheinlich, ja. Das ist alles so schön. Ich hab, zu essen konnte ich noch einkaufen gerade so. Tja. Ja, wisst ihr überhaupt, was für ein Tag heute ist? Oh. Nee. Ja, aber gestern war Ostersamstag, ne? Ostersamstag. Ja, und heute ist der Tag des heiligen Einhorns. Ja, heute werden wir uns dem Wahnsinn hingeben, denn heute feiern wir Einhörner, Fans von fabelhaften Wesen. Für alle, die an ihre Magie und Schönheit glauben, ist es an der Zeit, unsere innere Einhornmagie zu entfesseln und zu zeigen, dass Einhörner nicht nur in Märchen existieren, sondern auch in unseren Köpfen. Oha. Geschrieben von ChatGPT. Das nur so nebenbei. Nicht schlecht. Und wo findet ihr die leckeren Einhörner? Im Wald. Im Märchenwald. Ja, im Märchenwald. Nicht im Paulanerwald, ja. In diesem schönen Film von, nach dem Buch von Peter S. Beagle. Das letzte. Wie hießen noch die beiden Filme? Blade Runner. Nobody und? Nobody heißt der Film mit Bob Odenkirk und der andere Film heißt Massive Talent. Sie haben ihn leider abgekürzt. Der hieß mal The Unbearable Weight of Massive Talent. Also das unerträgliche Gewicht eines großartigen Talents. Und ja, und ich habe gestern ein bisschen anderen Film gesehen, nämlich The Faser. Faser. Und, war der böse? Nee, da geht es um einen Demenzkranken. Spielt von Anthony Hopkins. Hat er auch einen Oscar für gewonnen. Ist auch sehr große schauspielerische Leistung. Aber das ist nicht so ein Unterhaltungsfilm. In der Tat. Hast du nicht so viel gelacht, oder? Hardcore-Thema. Ja. Lachen. Ja, nun. Das kann man sich auch mal antun. Haben sie aber gut umgesetzt, auf jeden Fall. Der könnte, wenn er jetzt schnell zum Fernseher geht, könnte er auf Arte noch den Anfang von Ben Hur. Man könnte einen der besten Filme, die je gemacht worden sind, mitnehmen. Ich sag nur Wagenrennen. Ja, weißt du, nur die deutsche Version, oder? Ja, es ist leider die deutsche. Ich weiß nicht, ob Arte sowas wie so umstellen kann. Keine Ahnung, ich gucke kein Fernsehen. Arte macht doch die krassesten Sendungen eigentlich. Aber gut, wenn sie einen Film zeigen, ist okay. Ja, gut, Ben Hur gehört zu Ostern. Das ist nun mal so. Achso, ja, klar. Ja, da kommt morgen schon auch noch was, ne? Ja. Wie hieß er denn nochmal? Das Gewand kommt auch immer gerne. Komm ich jetzt gar nicht drauf. Wie hieß er nochmal? Jesus. Die größte Geschichte aller Zeiten mit hier, wie heißt er noch gleich? Na. Jesus? Ja, aber der hat den noch gespielt, hier der Schwede, der Schwede, der jetzt gestorben ist, der leider in dem Star Wars Film Sydow, Max von Sydow. Mhm. Ich erinnere mich an den Moses, der irgendwie die 10 Gebote, glaube ich, bekommen hat. Und dazu kam mit Feuer der liebe Gott aus dem Boden oder so. Da sagt der Kollege, ist das nicht die falsche Richtung, wo der herkommt? Ja, irgendwie war es die falsche Richtung, mal komisch dargestellt. Komische Richtung. Man weiß nicht, wie das war vor 2000 Jahren. In die falsche Richtung. Fördert, was der Freiheit dient. Zerschmettert, was ihr schadet. Lest Knicklicht und Miete pro Kopf. Geht auf thatsafespace.net. Wie lange dürfen die eigentlich wegbleiben, bis wir das nicht mehr sagen müssen? Lasst euch nicht Werbepumpen. Ja. Genau. Und nimm dir mal den Ball weg. Aus meinen kalten, ungepumpten Händen. Oh, Werbung. Jetzt reicht es aber auch für heute.